Tagebuch. Heute habe ich beschlossen, ein Mann zu sein und zünde mir noch im Bett liegend eine Zigarette an. Ich puste gleichgültig den Rauch in die Luft und versuche mit einem kühlen John McClane-Blick lässig auf den Wecker neben mir zu schauen. Sandra Steinert, Slam-Poetin aus Heidelberg. Ausschnitt aus Liebes Tagebuch. Heute habe ich beschlossen, ein Mann zu sein. Es ist 15.36 Uhr und ich glaube, ich bin heute schon mal aufgewacht. Mir schwirrt ein wenig der Kopf und ich habe einen leichten Gin-Tonic-Atem. Aber Alkohol tötet Bakterien, genau wie Knoblauch-Vampire. Trotzdem kann ich mich noch verschwommen an eine morgendliche Situation erinnern. Da lag, glaube ich, noch was leicht Bekleidetes in meinem Bett. Oder es war einer meiner porno-inspirierten Träume. Keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich nicht so, bin ja ganz sensibel und suche nach der einen. Ab und an verirrt sich aber eine andere in meinem Bett. Bevor ich diesen Text, den jetzt die Sprecherin dieser Sendung liest, geschrieben und in den Computer getippt habe, war ich noch schnell im Keller Wäsche aufhängen. Total praktisch, dass ich das Büro im Haus habe. So kann ich auf dem Weg vom Keller nach oben gleich noch die Spülmaschine anwerfen, die vielen Schuhe im Flur an die Seite kicken und ein paar vergessene Haargummis meiner Tochter einsammeln und ins Bad tragen. Passt, könnte man meinen. Kinder, Haushalt und Beruf in einem Rutsch. Alles gut organisiert, oder? Ja, finde ich auch. Nur, dass das mein Text ist. Bevor ich diese Zeilen, die jetzt der Sprecher dieser Sendung liest, geschrieben und in den Computer getippt habe, war ich noch schnell im Keller. Ich habe die Wäsche aufgehängt, habe die Küche aufgeräumt, einen Stapel Bilderbücher auf der Treppe eingesammelt und ins Kinderzimmer getragen. Kartoffeln stehen auch schon auf dem Herd und sind dann fertig, wenn ich die Kleine aus dem Kindergarten abhole. Passt also. Kinder, Haushalt und Beruf in einem Rutsch. Alles gut organisiert, oder? Ja, aber machen das nicht alle Mütter so? Mehr oder weniger ähnlich? Ja, kann sein. Wahrscheinlich. Aber du? Das ist super. Also ich finde das total bewundernswert, dass du das machst. Wie du das hinbekommst, also was du deiner Frau so alles abnimmst. Ich finde es fast sogar schräg, was für eine Wertschätzung ich kriege und wie mir ständig alle auf die Schulter klopfen, wie toll ich denn sei und was für ein toller Vater, der sich so viel kümmert und der so für seine Tochter da ist. Das ist fast schon, also oder das ist total ungerecht, weil ich mache nichts anderes als hunderttausende andere Mütter auch. Jochen König ist alleinerziehender Vater und Autor des Buches Fritzi und ich. Mütter können immer nur alles falsch machen. Sie sind, wenn sie sich zu viel kümmern, sind sie Helikoptermütter. Wenn sie sich zu wenig kümmern, sind sie Rabenmütter oder so. Und ich kann nur immer alles richtig machen. Das finde ich eigentlich total schräg. Gregor Heidkamp erlebt Ähnliches. Er ist Erzieher und Leiter eines Familienzentrums in Langenfeld bei Köln. Ja, man ist ein Exot und man ist etwas Besonderes, weil das das Seltene ist, dass der Mann in der Kindergarten, dadurch hat man direkt eine Sonderstellung. Und davon profitiert man einfach. Die Mütter kommen auf einen zu, die reden. Die finden das viel interessanter, so ein Gespräch mit einem männlichen Leiter zu führen, als vielleicht mit einer Leiterin. Das ist einfach interessant, da als das Seltenere und dadurch schon wertvollere und besondere wahrgenommen zu werden. Mann oder Frau zu sein, ist mit bestimmten Erwartungen der Umwelt verbunden. Es sind ganz bestimmte Bereiche, in denen von Männern einfach mehr erwartet wird. Oder eben gar nichts. Es gibt Bereiche, in denen Männern mehr Rechte zugestanden werden. Und andere Gebiete, die eher Frauen zugeschrieben werden. Sich um Kinder kümmern. Egal ob beruflich oder privat. Kranke pflegen. Egal ob es die eigene Mutter ist oder die Arbeit im Pflegeheim. All das wird eher von Frauen erwartet. Und zwar stillschweigend. 80% der Pflege- und Care-Arbeit in Deutschland wird von Frauen erledigt. Ich fürchte, das Fiese ist, dass viele erstmal noch denken, naja, auf dieser Ausgangslage treffe ich jetzt eine individuelle Entscheidung. Helga Hansen arbeitet als Projektkoordinatorin im Gleichstellungsbüro der Technischen Universität Braunschweig. Eine ihrer Aufgaben ist es, mehr junge Frauen für Naturwissenschaften und Technik, für Mathematik und Informatik zu begeistern. Und dass es eben keine individuelle Entscheidung ist, sondern dass es eben 90% der Deutschen sich alle so entscheiden und es eben einfach strukturell bedingt sein muss, gerät dann aus dem Blick heraus und die negativen Folgen, die eben auch strukturell verankert sind, bei der Rente, bei der Karriere, bei dem Denken, das Unternehmen haben an ihre Führungspersonen, bei der Scheidung, das ist dann wiederum nochmal so weit weg, dass es noch nicht allen wieder auffällt. Susanne Wunderer ist Diplompädagogin und arbeitet in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Dabei setzt sie sich seit vielen Jahren für eine geschlechtergerechte Arbeit in Kindertagesstätten und Familienzentren ein. Susanne Wunderer lebt in Köln. Das ist gar schade, gerade bei den jungen Frauen. Unglaublich gut ausgebildet, beste Zukunftschancen, Berufschancen und sie geben es, sie werfen es mit einem Nein, ich will bei dem Kind bleiben, so hin. Ohne eine langfristige Perspektive zu entwickeln, wie sie wieder zurückkommen zu dem gut bezahlten Job, den sie vorher hatten. Es muss ja erstmal so ein langsames Umdenken stattfinden. Ich meine, die Rollenklischees, die bestehen ja jetzt seit 200, 300 Jahren. Und dass Erziehung eine Frauensache ist, die kann man nicht in 2, 3 Jahren komplett aufbrechen. Aber wenn ich sehe, wie die Väter sich für die Erziehung, für die Pädagogik interessieren, bei Anmeldegesprächen, merke ich, dass ganz klar ein Umdenken stattfindet. Und genauso, dass nach und nach die Männer in die Kitas kommen. Gut, es ist noch ein langer Prozess, aber ich denke, ins Rollen ist da gekommen. Ich male, einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, mit meinem gelben Urinstrahl lustige Muster auf die weiße Keramikschüssel. Meine Lieblingsmotive sind ein Audi A8 und eine 44er Magnum. Dabei fühle ich mich wie ein Sternkrieger mit einem Laserstrahl und singe dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ich gehe Richtung Küche. Für alle, die sich jetzt was fragen, nein, ich habe mir nicht die Hände gewaschen. Wer wäscht, hat einen dreckigen Schwanz. Ich gehe also Richtung Küche, bleibe aber vor der Tür meiner Mitbewohnerin stehen und atme. Und in einer tiefen, männlichen Stimme, ich bin dein Vater. Ich höre, wie in ihrem Zimmer eine scheinbar ebenfalls männliche Stimme sie aufgebracht fragt, was denn ihr Vater hier macht. Die Bettbesucher meiner Mitbewohnerin werden auch immer dümmer. Sandra Steinert, liebes Tagebuch. Heute habe ich beschlossen, ein Mann zu sein. Die Geschlechterrollen haben sich immer wieder verändert. Was gilt heute im 21. Jahrhundert als weiblich? Was ist männlich? In den öffentlichen Diskussionen wird viel über Genetik und Hormonspiegel gesprochen, pränatale Entwicklungen des Gehirns und steinzeitliche Prägungen. Vor allem aber dreht sich alles um Statistik. Männer sind im Durchschnitt anders als Frauen. Frauen und Männer sind aber im Durchschnitt auch anders als andere Frauen und Männer. Damit lässt sich alles sagen und nichts wirklich beweisen. Vor allem sagt Statistik nichts darüber aus, ob ein einzelner Mensch glücklich ist oder unzufrieden mit der gesellschaftlichen Rollenerwartung, ob sie ihr die nötige Freiheit lässt oder ihn vielmehr einengt. Wir haben uns mit ganz unterschiedlichen Menschen darüber unterhalten. Sie werden mit ihrer ganz eigenen Geschichte zu Wort kommen. Mit den Erfahrungen, die sie privat oder im Beruf, mit ihren Kindern oder mit anderen Erwachsenen im Alltag machen. Sie erzählen von den gesellschaftlichen Erwartungen, die an sie gestellt werden, weil sie Mann oder eben weil sie Frau sind. Sie erzählen von ihren Strategien, sich diesen Erwartungen zu entziehen. Sie erzählen aber auch vom Preis, den es zu akzeptieren gilt, wenn Mann oder Frau sich den gesellschaftlichen Übereinkünften widersetzt. Außerdem haben wir allen Beteiligten, unabhängig von ihrer Situation, dieselben 5 Fragen gestellt. Hier die erste. In welcher Situation ist es von Vorteil, zur Gruppe der Männer bzw. zur Gruppe der Frauen zu gehören? Und ich wusste, wenn ich mir das Baby in dem Tragetuch vor dem Bauch binde und dann durch die Einkaufsstraße gehe oder durch die Stadt spaziere, kriege ich Blicke und werde bewundert und schau mal, der hat das kleine Baby vor dem Bauch, der kümmert sich richtig, wie süß. Das war ja durchaus angenehm. Ganz saloppes, Du stehst irgendwo bei einem Konzert, Festival oder irgendwo an der Toilette an. Und du weißt eigentlich immer, als Mann steht nie eine Schlange vor der Toilette. Eine Situation, die mir jetzt gerade einfällt, ist Familienfeier, wo irgendwann aufgeräumt wird. Und der natürliche, die natürliche Aufteilung ist natürlich, die Männer sitzen nochmal, jetzt nicht gerade mit einer Zigarre und einem Glas Whisky, aber schon irgendwie noch gemütlich im Wohnzimmer. Gerade wenn das auch so die ältere Runde irgendwie ist. Und die Frauen gehen wie so zwei Magnetkräfte irgendwie in die Küche und räumen auf. Und es wird diese Diskussion, da ist man so, als ich so 16, 17, 18 war, das ist ja schon immer so irgendwie, da denkt man, das ist irgendwie auch ganz gut. Dann kann man hier sitzen und man wird auch gar nicht gefragt, ob man auch oder auch keiner. Also manchmal wird den Kindern gesagt, jetzt räumt man Teller weg. Aber das ist schon mal erst irgendwie eine ganz komfortable Situation. Also ich habe im Sommer diesen Jahres geheiratet und habe eine unglaubliche Welle an Freudenbekundungen, an Glückwünschen, an Hilfsangeboten, an Blumensträußen und netten Karten und Schokolade und weiß der Geier was erfahren. Im Beruf, im Freundeskreis, in der Kirchengemeinde, quasi wo ich ging und stand. Das hat mich absolut überwältigt. Hätte ich nie gedacht. Hängt natürlich auch damit zusammen, wie ich so mit anderen Menschen umgehe, natürlich. Trotzdem glaube ich nicht, dass es das Gleiche gewesen wäre, wenn mein Mann, selbst wenn er sich ähnlich verhalten würde wie ich, glaube ich nicht, dass er von anderen Männern derart viel Anerkennung und Zuwendung im Rahmen der Hochzeitsvorbereitung und auch danach noch erfahren hätte wie ich. Unmengen Essen ist als Mann auch total normal. Also das ist, Mensch, der isst ja gut und Da freut man sich. Also wenn man dem männlichen Gast auch noch das dritte Stück Fleisch auf den Teller legen kann, ne? Komm, eins schaffst du noch. Es fallen mir viele kleine Situationen ein, die aber, das ist interessant, erstmal alle relativ belanglos sind. Man hat mich freundlicher behandelt, man hat mich angelächelt, man hat mir irgendwo den Vortritt gelassen, also auch in der Schlange. Und das funktionierte nur, weil ich irgendwie 25 Jahre alt war und meine blonde Mähne hier einmal herumwarf. Man hat irgendwie doch noch entdeckt, dass man zwei Theaterkarten da an der Kasse, dass sie da waren, obwohl die eigentlich ausverkauft war. Ja, also solche Vorteile sind mir als, und da muss ich wirklich sagen, als junge Frau oder als jüngere Frau, habe ich die durchaus gehabt. Ich hatte den Eindruck, so ab dem ich irgendwann dann in meinen 40ern war, hörte das einfach auf. Ich glaube, da gibt's täglich mehrmals viele. Und zwar ohne, dass ich das explizit wahrnehme. Ich würde es wahrscheinlich erst wahrnehmen, wenn ich eine Frau wäre. Das würde ich dann, glaube ich, deutlich merken. Es ist so eine bestimmte Art, zurechtgewiesen zu werden, bedroht zu werden, einfach so mit körperlicher Präsenz bedroht zu werden, erfahre ich als Mann gar nicht. Wenn ich mir das angucke, wie Frauen manchmal ignoriert werden, wie ihnen der Weg geschnitten wird, wie sie zurechtgewiesen werden. Das ist etwas, damit habe ich nichts zu tun. Da habe ich nur auf einer ganz anderen Ebene dann mit Leuten zu tun, die mir zeigen wollen, wie scheiße ich bin. Aber nicht so in diesem selbstverständlichen Alltagskram. Also ich glaube fast immer, würde ich jetzt für mich mal sagen. Ich wüsste von keiner Situation oder von ganz wenigen Situationen nur, wo es ein Nachteil war. Ja, weil das ist ja so ein bisschen paradox. Also ich kann voll Mann sein, überall, und Männer werden wahrgenommen als kompetent und stark, und egal was ich so mache, ist jetzt nicht total abwegig. Wenn ich dann aber mal was jetzt machen würde, was eher so frauenspezifisch ist, dann ist das sogar eher was noch zu meiner, sage ich mal, was für mich noch positiv ist, weil ich dann sogar das kann. Also ich kann sogar das weibliche Ding so ein bisschen oder besser als die meisten Männer oder sowas. Und das ist ja dann quasi noch so on top. Und ich würde jetzt fast vermuten, dass das bei Frauen nicht so ist. Weil wenn Frauen männlich werden oder männliche Attribute wie, Führungsstärke und sowas zeigen, dann ist das halt eher, glaube ich, was man ihnen negativ auslegt. Im Umgang mit manchen schwierigen Schülern, glaube ich, ist es ein enormer Vorteil. Aber da spielt dann noch mehr mit rein, die Körpergröße und die geübte Sporthallenstimme, die man dann einsetzen kann. Oder wenn es mal gruselig scheint in der S-Bahn nachts, so glaube ich, dass ich mich aus gutem Grund sicherer fühlen kann. Es hat ja einen Vorteil in Anführungszeichen. Frauen dürfen die Sachen machen, die für Frauen vorgesehen sind, ohne eben gleich abgewertet zu werden. Das heißt, für Männer ist es natürlich schwieriger, sich zum Beispiel die Nägel zu lackieren oder Haare wachsen zu lassen, geht in bestimmten Bereichen, in anderen Bereichen geht es nicht. Oder bestimmte Kleidung zu tragen, das ändert sich auch immer wieder. Und solange das ausschließlich weiblich konnotiert ist und ausschließlich bei Frauen geduldet wird, hat es natürlich Vorteile, weil ich das auch machen kann, wenn ich möchte. Das ist aber ja nicht unbedingt ein Vorteil, weil manchmal wird das ja auch wiederum erwartet und ich habe keine anderen Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Für mich beruflich gibt es keine Vorteile, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Naja, also eher so automatisch, dass ich dann durch die Schwangerschaft oder Stillzeit, das habe ich schon sehr genossen, so diese automatische Nähe, die ich mit den Kindern habe. Also da hätte ich nicht tauschen wollen, aber mein Mann hat sich ja auch sehr bemüht, diese Nähe auch herzustellen, obwohl er eben nicht schwanger war und nicht stillen konnte. Also, aber trotzdem glaube ich, aber das ist natürlich sehr egoistisch, glaube ich, dass es noch was Intensiveres war, was ich erlebt habe. Es fallen mir aber leider genauso viele Situationen ein, in denen es ein Nachteil war, diese Frau zu sein, weil Männer mich dann irgendwie sofort einordneten als, das ist ein blondes Dummchen und die werde ich jetzt hier mal austricksen. Und es zumindest versucht haben, sodass es dann eine unangenehme Situation gab, weil ich mich wehren musste. Und ich habe es auch erlebt, ich glaube ich eben sehr, sehr viele Frauen, dass jemand wirklich übergriffig wurde, also körperlich übergriffig in einer Situation, wo ich zum Glück ausweichen konnte. Und es war jemand, der in einer Machtposition mir gegenüber war. Und wir saßen in einem Taxi und der fiel einfach über mich her. Und ich habe mich gewehrt, der Taxifahrer hat angehalten, ich bin rausgesprungen aus dem Taxi und das Ganze hatte dann sozusagen auch so das klassische Nachspiel. Gewisse Dinge, die eigentlich regulär passiert wären danach und meine Karriere betroffen haben, die sind dann einfach nicht passiert. Ich wurde dann, also so, dann lässt man die verhungern da und man vergisst die sozusagen. Das ist eigentlich, und das fällt mir schon alles zusammen ein, also die Vorteile lassen sich von den Nachteilen gar nicht trennen. Also ich empfinde es als großen Vorteil, die Männerrolle zu spielen in unserer Gesellschaft oder die männliche Rolle einzunehmen. Ist tatsächlich leider Tatsache. Ich schlendere also Richtung Küche, besagtes Ziel meiner Mission und finde erfolgreich eine Kanne mit Kaffee von gestern. Der Sieg ist mein. Ich springe auf den Küchentisch, trommel auf meiner Brust und schreie Koffein. Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Wie richtige Männer, nicht so metrosexuell, schwuchtelig mit Milch und Zucker. Koffeinflash, darauf erst meine Kippe. Nach meinem KK-Frühstück, Kaffee und Kippen, muss ich mich erstmal richten. So, ich sehe wieder frisch und gut aus, sprühe noch ein bisschen Deo auf mich, die russische Dusche oder französisch, was auch immer, ausländisch irgendwie. Aber die Russen, die sind ein paar harte Männer. Ich sehe die Partisan-Wodka-Flasche neben dem Klo, die mich verstohlen anschaut. Sandra Steinert ist 19 Jahre alt. Seit 2 Jahren tritt sie regelmäßig auf Poetry Slams auf und präsentiert dort ihre Texte. In Liebes Tagebuch greift sie eine Idee auf, die Beyoncé vor ein paar Jahren mit großem Erfolg in den Hitparaden platziert hatte. If I were a boy, wie wäre es, ein Junge zu sein? If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Die Zeitschrift Emma fragte auf einer ihrer Titelseiten: Beyoncé, Emanze oder Schlampe? Sind das die beiden Pole weiblicher Existenz, auf die sich alles herunterbrechen lässt? Interessant, dass nicht einmal die Schlagzeilen einer Frauenrechtszeitschrift ohne Klischees auskommen. So sind sie bei Boulevardblättern erst gar nicht mehr zu bremsen. Amanda Seyfried. Hollywood findet sie zu dick? Weltmännertag. Auch Kerle müssen mal kuscheln. Chelsea Clinton zeigt ihre süße Tochter. Ein harter Kerl plötzlich ganz schwach. Hollywoods milliardenschwere Action-Mama. Waren Drogen schuld an seinen Aussetzern? Rihanna, Online züchtig, offline verrucht. Chris de Burgh, ich bin kein Weichei. Snooki, das Geheimnis ihrer schlanken Linie. Beyoncé, If I Were a Boy. If I were a boy, I would turn off my phone. Das Männerbild, das Sandra Steiner zeichnet, ist total überzogen und deshalb wenig sympathisch. Es ist auch völlig klar, dass es überzogen ist. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass an dem einen oder anderen Punkt ja doch irgendwie was dran ist. Und genau das macht das Klischee so widerstandsfähig und so langlebig. Klischees haben außerdem eine verführerische Klarheit. Zwischentöne und Zweifel haben hier keine Chance. So sind sie eben. Der Mann geht auf die Jagd, die Frau sammelt Beeren und kümmert sich um die Kinder, Mars und Venus, einparken und zuhören, Gefühlsduseleien und Stammtischgespräche. Pff, Geschlechterklischees. Natürlich stehen wir da alle total drüber. Frage: Durch welches Klischee, das Männer bzw. Frauen betrifft, fühlen Sie sich persönlich eingeschränkt? Da hatte ich mal eine Situation hier, die, das ist jetzt ein paar Wochen oder Monate her, aber das war das erste Mal, dass ich mir darüber so bewusst Gedanken gemacht habe. Und da ist jemand hier bei uns vom Haus gestrandet, eine junge Frau, die auch offensichtlich ein bisschen verwirrt war. Und ich wollte der eigentlich nur helfen und habe der einen Tee angeboten, habe gefragt, ob sie sich nicht irgendwie aufwärmen möchte oder so. Und da lag die ganze Zeit in der Luft, dass ich den Eindruck hatte, dass sie Angst hat vor mir, ein bisschen. Und das Ding so, dass jetzt ein Mann, eine junge Frau irgendwie fragt, ob sie reinkommen möchte, komisch ist. Diese ganze Situation war, was dieses Thema angeht, total bizarr für mich. Und da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, ob jemand da gerade Angst hat, weil ich ein Mann bin. So normal habe ich auch meine, vielleicht ist in meiner eigenen Selbstwahrnehmung der Umstand, dass ich ein Mann bin, gar nicht prominent genug, um mir über sowas Gedanken zu machen. Und da sind ein paar Idioten, die den Ruf meines Geschlechts irgendwie kaputt machen. So, und das ist ja auch nicht gut und nicht fair und sollte nicht so sein. Das ist gar nicht so eine spezifische Situation oder ein Klischee, aber das ist eigentlich immer, hat immer was zu tun mit gesehen werden, nicht gesehen werden. Das ist mir vorgestern tatsächlich passiert, aber das ist exemplarisch für dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden. Ich bin in ein Gremium gewählt worden in der Schule, zusammen mit zwei Männern. Die Stimmabgabe ist so, dass ich auf dem ersten Platz gelandet bin und die beiden Männer hinter mir. Ich bin jetzt in einem Gremium zusammen, insgesamt als einzige Frau mit 4 Männern. Und diese Wahl hat also gerade stattgefunden und ich traf einen der beiden Mitgewählten so das erste Mal und sagte, Mensch, hier, herzlichen Glückwunsch und so. Er beglückwünschte mich auch kurz. Und wir haben dann kurz darüber geredet, was jetzt so ansteht. Erste Situation, er fühlte sich bemüßigt, nochmal zu betonen, das sei ja sicher nur ein ganz knapper Stimmenabstand gewesen bei der Anzahl der abgegebenen Stimmen, wo ich mich fragte, warum denkt man darüber überhaupt nach? Zweite Situation, die Chefin tritt heran und kommt ins Gespräch rein, merkt, worüber wir uns unterhalten und gratuliert dem Mann. Ich ärgere mich oft darüber, dass die Leute mitleidig gucken, wenn sie merken, dass ich arbeite und dann nach dem Alter meiner Kinder fragen. Dann sind sie ganz bedrückt und schauen mich an mit so einem Hundeblick. Och Mensch, die Armen. Und dass mein Mann manchmal erzählt, dass jemand zu ihm sagt, toll, dass du deiner Frau das ermöglichst, dass sie arbeiten kann. Also, dass ich mich immer rechtfertigen muss, wenn ich arbeite. Dass es aber auch Zeiten gibt, nicht wenige, wo ich ihm den Rücken frei halte, aber das wird mir nicht gedankt. Na, das war für mich halt wirklich am allerkrassesten, als ich mein Kind bekommen hatte. Es war 6 Monate alt und ich wollte wieder arbeiten. Und das hat man als wirklich, das tut doch eine Frau nicht. Und eine Mutter. Und wie kannst du dem Kind sowas antun? Ich kriegte das von Vorgesetzten suggeriert. Ich kriegte das aber auch von Arbeitskollegen relativ unverblümt gesagt. Ich weiß auch, dass mir ein Chef mal gesagt hat, als ich noch ein halbes Jahr vorher Urlaub beantragt habe, an dem Tag, wo mein Sohn Geburtstag hatte, weil mir das ist einfach in Stein gemeißelt, der Termin. Und wo der da meinte, naja, so als Muttertier ist ja okay, aber für ihn kommt es nicht in Frage, der hat ja drei Kinder, dann müsste er dreimal am Tag Urlaub nehmen, wo käme man denn da hin, ne? Wo ich noch dachte, okay, jetzt ist also das Klischee zwar zu meinem Vorteil, aber eigentlich, was für eine arme Gesellschaft. Wodurch ich mich eingeschränkt fühle, zumindest gedanklich, ist die Erwartung zu gebären, die ich nicht vorhabe zu erfüllen, was in ganz, ganz vielen Zusammenhängen, völlig egal, ob das die Schwiegerfamilie ist oder Freundinnen sind, die alle längst das zweite oder dritte Kind haben, oder ob das auch im Beruf ist unter Kollegen, wo ich auf viel Unverständnis stoße, gerade weil ich einen sozialen Beruf habe und sehr kontaktfreudig bin und sehr fürsorglich bin und alle sagen, du wärst die perfekte Mutter. Marie Krüerke arbeitet als Logopädin in Hamburg. Wo ich denke, naja, also angenommen, mein Mann hätte die gleichen Eigenschaften, ist ja die Frage, ob man das bei ihm dann mit Väterlichkeit verbindet oder ob man einfach sagt, er ist einfach ein ausgefeilter Charakter. Ich muss einerseits irgendwie immer ja möglichst als Frau zu erkennen sein. Wenn ich das mal nicht bin, dann kommen auch als Erwachsene noch irritierte Rückfragen. Also das ist irgendwie, wird auch nicht einfach hingenommen von der Umwelt. Ich darf natürlich auch nicht zu sehr bestimmten weiblichen Stereotypen entsprechen, weil dann wieder negative Assoziationen aufkommen. Also ich dürfte nicht zu freizügig gekleidet sein. Dann denkt man ja, ich bin irgendwie dumm und jedes Gespräch rutscht eher auf eine sexualisierte Ebene. Ja, also sicherlich diese Erwartungshaltung, die Familie zu ernähren, so Geld zu verdienen, das ist was, was mich stresst einfach oder wo dann so dieses Vereinbarkeitsproblem natürlich auch aufkommt, dass ich mich um Fritzi kümmere und gleichzeitig natürlich irgendwie um diesen Lebensunterhalt kümmern muss. Und aber das hat vielleicht weniger auch mit dem Elternsein zu tun, sondern es ist generell ja so eine gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass irgendwie Leute nach Karriere streben sollen und dass irgendwie möglichst viel Geld verdienen ein gesellschaftlicher Wert darstellen soll. Also wenn Alltagssituation, ich bei den Nachbarn stehe und irgendwer will seinen Kinderwagen zusammenklappen und jemand fasst an und es klappt nicht und dann sagen die, warum machen wir das? Wir sind doch Frauen, komm doch mal her. Du bist doch ein Mann, du kannst das doch eben machen. Das ärgert mich dann und dann mache ich das auch extra nicht. Tu so, als höre ich das nicht. Was ich sehr anstrengend immer finde, das ist ein Klischee, was uns Männern zugeschrieben wird, immer relativ kraftvoll und entscheidungskräftig zu sein. Weil das bin ich auch manchmal nicht, weil das ist tagesformabhängig. Also ich muss nicht immer so ein Bild abgeben, dass ich zu jeder Zeit stark, kräftig und hundertprozentig einsatzfähig bin, weil das geht gar nicht. Ach ja, und zum Grillen, das nährt mich auch ungemein. Bei jeder, beim Kita-Fest, auch in kleinen gesellschaftlichen Runden oder bei Klassenfahrten mit anderen Klassen und Lehrerinnen. Du machst doch das Grillen heute Abend sicherlich. So. Zumal als einziger Vegetarier immer aus der Runde ich dann dafür. Wir brauchen noch Väter, die grillen. Ja. Ich habe einmal für 80 Kinder Würstchen und Hähnchenschenkel gegrillt. Seitdem lehne ich das kategorisch ab. Also, was mich immer wieder irritiert, ist wirklich, wie viele Menschen nicht damit klarkommen, wenn Frauen mal nicht nett sind. Anne Wiezorek arbeitet als freie Medienberaterin in Berlin. Sie hat den mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Internet-Hashtag Aufschrei initiiert und damit eine breite gesellschaftliche Debatte um sexualisierte Gewalt und Alltagssexismus im Berufsleben ausgelöst. Im Herbst 2014 erschien ihr Buch Weil ein Aufschrei nicht reicht. Das ist immer noch so vollkommen so, wie kann sie denn nur? Also ne, das ist ja auch das klassische Ding, was ja auch im Rahmen von Aufschrei ganz stark nochmal deutlich wurde. Frauen dürfen sich nicht beschweren. Also dann sind sie halt nur am Meckern und am Rumnölen, aber sie haben im Grunde keine legitime Position, einfach mal sauer über was sein zu dürfen, weil dann sind sie halt gleich Männerhasser und was weiß ich nicht alles. Die Intensität, mit der heute reagiert wird auf Meinungsäußerungen von Frauen, insbesondere von Feministinnen, steht in keinem Verhältnis zu der Qualität, in der das noch vor wenigen Jahren stattgefunden hat. Anke Domscheit-Berg hat als Unternehmensberaterin und IT-Expertin für McKinsey und Microsoft Deutschland gearbeitet. Als politische Aktivistin engagiert sie sich in der Open Government-Bewegung und erarbeitet Konzepte für mehr Gleichstellung von Männern und Frauen im Beruf und in Führungspositionen. Es ist aggressiver geworden, es ist fundamentaler geworden, es ist existenzieller geworden, es sind wirklich bösartige Bedrohungen, Das ist für mich ein Sinnbild dafür, dass es tatsächlich auch um Machtkämpfe geht und um, wer hat die Interpretationshoheit über, was sich im Netz abspielt oder in der normalen Welt. Also normale Welt ist alles normale Welt, aber in der restlichen Gesellschaft. Entweder du hältst die Klappe, dann musst du es halt ertragen, was scheiße ist. Oder du regst dich auf und dann kriegst du halt die Kritik von wegen, du regst dich ja immer nur auf. Also dieses legitime sich aufregen dürfen und sauer sein, dass das so ausgehebelt wird durch diesen Doppelstandard, durch Sexismus, das finde ich echt, ja, also es ist sehr anstrengend. Und also ich finde es auch immer wieder krass, wie es wirklich ja bei Männern dann gewertet wird, als ja, der haut halt mal ordentlich auf den Tisch, der hat die Hosen an und der sagt halt, was Phase ist und wenn Frau das macht, dann ist es halt einfach nur nervig und die soll sich mal nicht so haben und nicht so hysterisch sein. Ja, ich glaube aber, es ist ein Klischee, mit dem ich vor allen Dingen in mir drin kämpfe. Nämlich das Klischee, wie erlaube ich mir, Wut zu äußern? Oder wirklich klar und dezidiert und ohne jede Art von Frage vielleicht und kleiner Vermittlung Nein zu sagen. Das ist etwas, was ich, also das ist so internalisiert, dass ich bin eigentlich nicht zufrieden mit den Möglichkeiten, die ich da habe. Weil entweder sind sie sehr, sehr männlich besetzt für mich und ich fühle mich darin nicht richtig wohl. Aber als Frau sehe ich keine wirkliche Durchsetzung da drin und kein wirkliches Instrumentarium. Ulrike Dresner ist Lyrikerin und Autorin. Ihr Roman »Sieben Sprünge vom Rand der Welt« stand 2014 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ulrike Dresner lebt mit ihrer Tochter in Berlin. Und dann gibt es noch etwas, das mich extrem stört. Das muss ich jetzt noch loswerden. Ich habe ja eben einen Hund, der da herumgejault hat. Und mit dem war ich in der Hundeschule. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und in dieser Hundeschule gab es ein Paar, die eine junge Schäferhündin hatten. Und da geht man ja so über Monate hinweg immer wieder hin. Und in dieser Zeit hatte diese Schäferhündin angefangen, der Frau nicht mehr zu gehorchen. Die war vielleicht 4, 5 Monate alt, diese Hündin. Aber dem Mann hat sie bestens gehorcht. Und die haben dieses Problem der Hundetrainerin unterbreitet. Und wissen Sie, was die gesagt hat? Die hat zu der Frau gesagt, nehmen Sie Deos, nehmen Sie Parfums? Und die gesagt, ja. Und gesagt, die lassen Sie jetzt weg. Oder wenn Sie welche nehmen, nehmen Sie Männerdüfte. Das hat sie gemacht. Das Problem war behoben. Warum? Weil in weibliche Deos und Parfums sind Riechstoffe eingemengt, die nach Unterwerfung riechen, die Unterwerfungssignale aussenden. Währenddessen in männliche Parfums und Deos sind Dominanz- und Aggressionsstoffe eingebaut. Das wusste ich bis dahin nicht. Sowas stört mich immens. Ja klar, Frauen sind nicht komisch. Das ist ein Klischee, mit dem ich Tag für Tag konfrontiert werde, durch meine Arbeit. Christine Praillant ist Schauspielerin und Kabarettistin. Sie gehört zum Ensemble der ZDF-Heute-Show und bespielt die Kleinkunstbühnen im deutschsprachigen Raum mit ihrem Soloprogramm Die Diplom-Animateuse. Ich lese aus dem Zyklus Männer sind primitiv, aber glücklich von Mario Barth. Das Gedicht Nussloch. Pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt Bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee, echt eine wahre Geschichte. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich so mit meiner Freundin in Nussloch. Pass auf, eine wahre Geschichte, kein Witz. Nussloch, ne? Kennt ihr Nussloch? Ich so mit meiner Freundin in Nussloch. Beim Fabrikverkauf Hammer, pass auf. Kommt sie mit einer Handtasche an, pottenhässlich. Pottenhässlich, die Tasche natürlich nicht sie. Das war so eine Klemmtasche, kennt ihr? Kennt ihr Klemmtaschen, Klemmtaschen, ja? Die klemmst du so unter den Arm. Kann der Achselbär reinwachsen, geil. Pass auf, ich sag, für was brauchst denn die? Da sagt sie, ist echt wahr kein Witz. Da sagt sie, die kann man so halten. Ist das nicht total mega geil? Kein Witz, nee, echt eine wahre Geschichte. Pass auf, pass auf, pass auf. ich bemerke wenig unterschwellige Anforderungen an die Rolle, die ich aufgrund meines Geschlechts einnehme. Ich wüsste nicht, dass da irgendeine Erwartungshaltung lauert, die mich zu irgendetwas zwingt, was ich nicht will. Das bemerke ich an mir nicht. Kann sein, dass ich da ein bisschen dummbatzig bin und so, ja, so weil es so ist, unterwegs bin. Aber ich habe das blöde Gefühl, dass ich tatsächlich zu sehr wenig gezwungen werde. Waldemar Kobus ist Schauspieler und lebt in Berlin. Er hat zum Beispiel in Bulli Herbigs Wiki-Verfilmungen den Vater Halvar gespielt. Und in Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat, spielte er an der Seite von Tom Cruise. Und in den Drehpausen am Set, da strickt er gerne. Im Gegensatz zu dieser unfassbaren Arbeit, die ich da tagsüber mache, ist dann dieses Stricken sowas ganz Simples. Das hat einen konstanten Fortschritt. Ich sehe anschließend, wie viel ich geschafft habe, wie viel Zeit hatte ich zu warten, wie oft konnte ich zwischendurch zu den Nadeln greifen. Am Ende eines Drehtages zu sehen, ja, das habe ich heute nebenher geschafft. Den Rest, diesen Hauptteil meiner Arbeit heute, den werde ich irgendwann sehen und in ganz abgeänderter Form. Aber das hier, das kann ich jetzt schon anfassen und mit nach Hause nehmen. Film und Fernsehen lassen die Menschen ja oft größer erscheinen, als sie sind. Waldemar Kobus ist tatsächlich groß und stark. Sein kräftiger Händedruck zur Begrüßung lässt mich eher an Schaufeln und Spitzhacke denken, aber nicht an Stricknadeln. Ich habe fast die Vermutung, dass es für mich so reizvoll ist, Zeit greifbar zu machen. Dass ich tatsächlich mit diesem Vorgang, dieser kleinen Wollschlingen, Zeit begreifbar mache. Dass ich dann auch, wenn ich anschließend einen Pullover angucke oder eine Jacke oder ein Strickstück, dass ich dann genau weiß, hier in dem Bereich etwa, da war ich auf Malta, da war ich gerade in Argentinien, da habe ich das gemacht, da habe ich mit dem gearbeitet. Und wenn ich dann sehe, ja, sieht aber alles gleich aus, ist kein Unterschied, da sind die Maschen nicht lockerer, da nicht fester, dann ist das für mich beruhigend. Dann denke ich, ja, ich habe doch irgendeine Konstante habe ich dann doch in meinem Leben. Und dann stricke ich die nächste Masche und dann habe ich wieder so einen kleinen Zeitabschnitt in eine Wollschlinge gepackt und dann die nächste kleine Schlinge durchziehen und noch eine und noch eine und ich überlege, was ist eigentlich so doll hier dran und mach weiter und komm nicht drauf. Häkeln, stricken, nähen. Die Wertschätzung gegenüber Handarbeiten hält sich in Grenzen. Wer sich dafür interessiert, steht in der Rangliste weit unter den Autobastlern und Hobbyhandwerkern. Mit den Details muss man sich deshalb auch nicht so genau auskennen, wie 2013 eine ganze Reihe Journalisten deutlich gemacht hat, als sie über die strickende Bundeskanzlerin schrieben. Sie bezogen sich dabei auf ein Bild, das Angela Merkel mit einer Häkelarbeit in der Hand zeigte. Mutti eben. Und meine Kollegen, die werfen mir ja sowieso vor, dass ich so, wenn ich auf irgendwelchen langen Flügen stricke, dass das nur ist, um mich bei den Stewardessen beliebt zu machen. Weil die dann natürlich alle bei mir stehen und fragen, wo ich die Wolle her habe und ob ich auch das und das schon mal probiert habe. Und dieser angestrickte Raglan da, das sei ja ganz regelmäßig. Und da stehe ich eher im Verdacht bei meinen Kollegen, mich bei den Frauen einzuschleimen mit meiner Strickerei. Auch hier gilt, ein strickender Mann bekommt den Exotenbonus und extra Aufmerksamkeit, ähnlich dem alleinerziehenden Vater. Allerdings nicht von allen, denn ins Klischee vom echten Mann passen dann doch eher Computerspiele statt selbstgestrickte Pullis. Mir bleiben noch 50 Minuten, bis meine erste Vorlesung heute beginnt. Das kann nur eins bedeuten. Battlefield 4! Die Zeit zerschießt sich wieder mal wie im Flug und ich muss auch schon zur Uni. Bevor ich eine halbe Stunde zu spät bin, dann lohnt es sich nämlich auch nicht mehr. Ich schreibe meiner Mitbewohnerin einen Zettel, ob sie so lieb wäre und aufräumen und vielleicht noch einkaufen gehen und mir meine Lieblingsschoki mitbringen könnte. Mein anderer Mitbewohner, der langsam auch aus seinem dunklen Loch wieder aufersteht und Informatik studiert, schreibe ich mit Edding auf die Tür. Heute Abend World War Z. Er hat gar keine andere Wahl. Und ich habe leider auch keine Wahl, denn hätte ich eine, wäre ich gerne ein Mann. Liebes Tagebuch, bitte mach, dass ich morgen aufwache und ein Mann bin. Und dass ich eine Schachtel in Kippen bekomme. Meine ist alle und ich bin zu faul. Sandra Steinert. Liebes Tagebuch, heute habe ich beschlossen, ein Mann zu sein. Computerspiele sind also ein Männerding. 45% der Gamer sind weiblich. Und Kochen ist Frauensache. Im Familienalltag stimmt das tatsächlich. Überwiegend. Aber am Interesse fürs Kochen kann es nicht liegen. 255 Sterne-Restaurants gibt es in Deutschland. In 5 davon hat eine Frau das Sagen. Frauen und Technik. Oder besser noch, Frauen und Mathe. Tja, naja, schwierig, oder? Ich hatte Mathe-Leistungskurs. Ich muss doch jetzt nicht wieder erklären, dass ich nicht blöd bin in Mathe. Oder wenn dann Leute sagen, naja, Frauen packen halt so viel in ihren Koffer rein. Und ich dann erklären muss, nein, mein Koffer ist der kleine. Der Mann hat den großen Koffer und der hat viel zu viel eingepackt. Oder wo auch immer im Restaurant, wenn ich mal irgendwie wenn ich nicht den Salat nehme, sondern mit einem Mann da sitze und der nimmt den Salat. Und jedes Mal wieder muss man sich erklären. Und es wird immer deutlich, sobald man sich nicht innerhalb der Rollenerwartungen verhält, dass man sich erklären muss, dass Nachfragen kommen, dass es halt nicht einfach normal ist, sondern dass es irgendwie komisch ist. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Also das kann man höchstens fragen, für wen war der Salat, für wen war der Burger? Und nicht so, für Sie, ach so, nee, Das hat einfach gleich Nachgeschmack. Und das gibt es an so vielen Stellen. Wenn man irgendwo dem nicht entspricht oder darauf achtet, dann ist das schon sehr ätzend. Ich kenne irgendwie Männer, die sich verlieben in Frauen, tatsächlich. Und die nicht nur als Begattungsapparate sehen oder sonst was. Und trotzdem ist dieses Klischee ist stark, also ich erlebe das oft bei meinen Fragestellern im Magazin, dass das Klischee im Kopf oft größer ist als das, was ist. Malte Welding ist Buchautor und Journalist. In seiner Kolumne für die Berliner Zeitung beantwortet er Fragen von Lesern und Leserinnen zu Liebe und Beziehung. Er lebt mit seiner Familie in Berlin. Kann Bagger auf unser Steinzeitgehirn zurückzuführen sein? Schwierig. Es ist laut und macht Lärm und das ist, was Männer immer schon angezogen hat. Wie war es? Wie ein Bär? Wie ein Elefant? Sind wir immer dahin gerannt, wenn wir den Elefanten gesehen haben in der Steppe, um uns platt treten zu lassen? Das kann es nicht sein, so richtig, ne? Was es ist, es wäre viel schöner, sich anzuschauen, was ist es denn? Was fasziniert kleine Kinder? So sieht man wirklich Rudel von kleinen Kindern vor diesen Baggern stehen. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da auch Mädchen stehen. Nicht nur, dass die aktuelle Archäologie unser Bild der steinzeitlichen Rollenverteilung komplett über den Haufen geworfen hat. Der Mann geht auf die Jagd, die Frau sammelt Beeren und wartet in der Höhle mit den Kindern auf seine Rückkehr. Von wegen. Diese strenge Zweiteilung ist längst widerlegt. Aber veraltetes Wissen hält sich. Und es durch Neues zu ersetzen, ist zäh. In Schulbücher fließen überholte Stereotype. Werbeplakate setzen auf Klischees. Witze bauen darauf auf. Und so geben wir ein Rollenverständnis an die nächste Generation weiter, dem wir selbst in vielen Punkten gar nicht mehr entsprechen. So bleiben die Dinge tatsächlich so, wie sie eigentlich nicht sind. Wir sind schon in vielen Sachen viel weiter. Die Rollenbilder haben sie schon völlig verdreht und gemixt. Und wir haben ganz neue Familienmodelle. Wir haben ganz neue Konstellationen von Paaren, das ist ganz oft schon viel weiter. Aber uns wird es immer noch so vorgespielt und gespiegelt, als wären wir, weiß ich nicht, wollte gerade sagen im tiefsten Mittelalter, aber ich glaube, da waren die Rollenbilder andere. Das war ja nicht immer so. Das ist ja noch gar nicht so lang so. Soll aber schön zementiert werden. Heute gehen Frauen auf die Jagd. Männer richten die Höhle ein. Es ist noch keine 100 Jahre her, da durften Frauen in Deutschland noch nicht einmal wählen. Heute wird sie Bundeskanzlerin, er kocht für 5 Pflegekinder. Wann ist ein Mann ein Mann? Was Herbert Grönemeyer in den 1980ern nicht beantworten konnte, ist uns auch heute kein bisschen klarer geworden. Im Gegenteil. Mit jedem Jahrzehnt werden die Zuschreibungen weniger eindeutig. Deshalb war früher irgendwie alles besser. Sogar die Zukunft, sagte Karl Valentin. Aber ist sie das wirklich? Ich habe es vor kurzem erlebt bei einer Podiumsdiskussion. Da ging es um Naturwissenschaften und Schreiben. Ich saß da sozusagen als einzige Frau auf dem Podium. Das wird uns jetzt nicht überraschen. Der Moderator hatte sich sehr gut vorbereitet für die Naturwissenschaftler. Bei mir hat er schon erstmal angenommen, dass in meinem Roman Vorliebe, da gibt es eine Figur, die Physik betreibt, Astrophysik. Das war für den klar, dass das ein Mann ist. Damit war mir klar, dass er das Buch nicht gelesen hat. Das habe ich dann auch gesagt. Dann hat das Publikum gelacht. Dann hat er mich die folgende Stunde nichts mehr gefragt. Wobei mir das aber egal ist, weil ich mich dann dennoch einmische. Und als ich dann was sagte aus der Astrophysik, hat er den nächsten Physiker gefragt, ob das denn überhaupt stimmt, was ich da von mir gebe. Und solche Verhaltensweisen öffentlich auf einem Podium, ein Mann einer Frau gegenüber, in einem Rahmen, in dem er ja auch professionell auftritt, das geht wieder durch, das kann man machen. Und das finde ich eigentlich wirklich unglaublich daran und auch entsetzlich. Und da fühle ich mich dann auch beschnitten. Und das ist früher nicht so passiert. Und ich glaube eben, das ist jetzt kein Zufall. Das ist zwar ein einzelnes Beispiel, aber es steht für mich in einer Kette von Wahrnehmungen. Und natürlich ist man selbst dagegen nicht immun. Man kann es manchmal erkennen, man kann sich dagegen wehren. Man fragt aber, hinterfragt vielleicht auch manchmal, wie falsch bin ich, wie richtig sind plötzlich all die anderen. Da werde ich wach und alarmiert und versuche natürlich, so etwas an mein Kind nicht weiterzugeben oder in meinem Sinn weiterzugeben. Ein Punkt ist ja, dass heutzutage viele Leute denken oder auch wahrscheinlich in anderen Ländern, sie werden sehr aufgeklärt, was das angeht und sie wären alle viel weiter als vor 20, 30 Jahren. Aber diese ganzen unbewussten Annahmen existieren weiter. Manchmal wird es auch sehr bewusst geäußert nach dem Motto, irgendwas wird da ja dran sein und ganz viel davon ist auf unwissenschaftlicher Basis, sondern so Alltagswissen. Und das sind eben Dinge, die dann Erwachsenen das Leben schwer machen, wenn Frauen und Männer weiter bestimmte Rollen haben, die sie erfüllen müssen, wo eben das Abweichen bestraft wird oder zumindest nicht einfach hingenommen wird. Also ich finde schon, dass in der Gesellschaft, das ist so eine Backlash-Bewegung. Also in den 80er, 90ern war es ein sehr offenes Thema und es wurde sehr, sehr diskutiert und als Nachfolger dieser zweiten Frauenbewegung. Und momentan ist es sehr unpopulär geworden. Das macht es schwierig. Die Leute wollen sich mit diesem Thema nicht gerne beschäftigen. Nicht jetzt auch noch bei den kleinen Kindern, bei denen ist doch noch alles gut. Das macht es schwieriger, in die Diskussion zu gehen. Das ist ein bisschen unmodisch geworden und wird schnell auch als verbissen bezeichnet, wenn man in diese vermeintlich feministischen Themen geht, wobei es eigentlich gesellschaftspolitische Themen sind. Die meisten Frauen, die ich privat kenne, würden das ablehnen für sich, die Bezeichnung, das Label. Sie sind, also das ist, ich will jetzt nicht klingen wie Christina Schröder, emanzipiert bin ich selber, aber für die meisten ist es doch ein bisschen soweit Realität, schon eine Gleichberechtigung, dass sie sich nicht groß mit der ideologischen Herkunft beschäftigen. Aber spätestens dann, wenn man sich darüber Gedanken macht, kriege ich ein Kind oder nicht, dann schlägt es zu. Und das Hauptproblem, was Mütter ja haben, ist es, dass es eine ganz klare Mutterschaftsstrafe gibt im Job. Das ist eine Einstellungsstrafe, es ist eine Beförderungsstrafe, es ist eine Gehaltsstrafe. Was von alledem ist meine individuelle Entscheidung? Welcher Anteil meiner Individualität ist dem Gesellschaftssystem geschuldet, in dem wir leben? Erfülle ich bloß die Erwartungen, die an einen Mann gestellt werden, wenn ich als junger Vater zuerst ans Geldverdienen denke und dann erst an die Einladungen für den Kindergeburtstag? Die Mehrheit der Väter mit erwachsenen Kindern wünscht sich im Nachhinein, dass sie mehr von den Kindern mitbekommen hätten, mehr mit ihnen erlebt hätten, als sie noch klein waren. Trotzdem verbringen arbeitslose Väter weniger Zeit mit ihren Kindern als berufstätige Mütter. Was hindert sie daran, sich für die Kinder zuständig zu fühlen und sich mehr mit ihnen zu beschäftigen? Und warum haben Frauen oft ein schlechtes Gewissen, wenn sie Vollzeit arbeiten? Wenn sie genau das machen, was die Väter seit Jahrzehnten tun, ganz selbstverständlich. Woher kommt diese ungleiche Gefühlslage? Haben Väter auch ein schlechtes Gewissen, dass sie Vollzeit arbeiten? Und warum gehören diese Fragen in die Zuständigkeit des Familienministeriums? Warum befasst sich nicht das Wirtschaftsministerium damit? Warum spielen diese Fragen für die meisten von uns erst dann eine Rolle, wenn wir selbst Kinder haben? Fragen, die uns auch über die zweite Stunde der langen Nacht hinaus beschäftigen werden. Thank you. Liebe für Hinterbliebene, Liebe für eure Trauer, für die Liebe eurer Familien, Liebe für Mut und Risiken, Liebe für den Widersinn, Liebe für den Respekt davor, dass wir verschieden sind, Liebe für Entscheidungskraft, Liebe für die Leidenschaft, Liebe für den Zucker gegen den bitteren Beigeschmack, Liebe für den Einzelkampf, Liebe für die Rückendeckung, Liebe fürs Berge bauen und Brücken versetzen, Liebe fürs Mitdenken und kritische Fragen, Liebe für you nailed it, Bro, ich hab nichts mehr zu sagen, Liebe für den nächsten Schritt, Liebe für das Gegengift, Liebe für das Wissen darum, dass eh nichts ewig ist, Liebe dafür, dass es nicht immer die Falschen trifft, Liebe für das Zugeständnis, das Pathos albern ist, Liebe dafür, dass ihr zwischen den Zeilen lest, Liebe dafür, dass N für immer weiterlebt. Liebe ist nichts weiter als die Idee, die mich am Leben hält. Wollt eigentlich versagen, doch es bleibt bei einem Räusmann. Nicht real, aber wirksam, wenn ich mich mir entgegenstelle. Was berechtigt mich, mich hier zu äußern? Wenn die Schwerkraft der Enttäuschung und der Sinnlosigkeit. Kitsch zeigt zumindest offen, was Pathos zu verstecken sucht. Sicherheit, so ein unüberwindbares Hindernis zeigt. Keine Diagnose ist immer noch der bessere Fluch. Liebe für Zerbrechlichkeit, Rücksicht und Gerechtigkeit. Liebe für kein Zeitgefühl, die erste oder letzte sein. Die oberen sind abgeschöpft, Liebe für den Rest, der bleibt. Liebe für Entschleunigung, Ruhe und Vergessenheit. Liebe für Schweiß und Tränen, Scheitern und Verstehen. Sogar Liebe für Sisyphos, kein Grund, nicht weiterzugehen. Liebe für einander, miteinander, voneinander lernen. Keine Liebe für die, die nur kommen und sich beschweren. Liebe für viele Perspektiven, für den Regenbogen, dafür Frieden zu schließen, für geglättete Wogen. Liebe für Entschuldigung, für Fehlerfreundlichkeit, Liebe für Ermutigung. Leben ist nicht leicht. Liebe für das Textpart, dafür, dass er den Text recht macht. Liebe dafür, dass jede Realität recht hat. Dafür sich mitzuteilen, bin ich mit all dem verständlich. Für jedes Urteil, das ausbleibt nach diesem Bekenntnis. Liebe ist nichts weiter als die Idee, die mich am Leben hält. Wollt eigentlich versagen, doch es bleibt bei einem Räusmann. Nicht real, aber wirksam, wenn ich mich mir entgegenstelle. Was berechtigt mich, mich hier zu äußern? Wenn die Schwerkraft der Enttäuschung und der Sinnlosigkeit. Kitsch zeigt zumindest offen, was Pathos zu verstecken sucht. Sicherheit, so ein unüberwindbares Hindernis zeigt. Keine Diagnose ist immer noch der bessere Fluch. Was machen sie nur deshalb, weil sie ein Mann bzw. eine Frau sind? Wahrscheinlich BHs tragen, das müsste ich wahrscheinlich gar nicht machen als Mann, wobei das ja nicht ausgeschlossen ist. Vielleicht habe ich mich auch mehr für Feminismus interessiert, weil ich das schon immer mitbekommen habe, eben bestimmte Sachen, Ratschläge, die an mich als Frau eben herangetragen wurden, nicht allgemein als Ratschläge, wo ich mich mit sowas immer schon auseinandergesetzt habe. Ich stehe am Grill. Das ist so dieses, ja, ich habe Feuer gemacht, ja, toll. Es entspannt mich unheimlich, einfach den Grill da zu machen und ich finde es sehr, sehr schön. Meine Frau ist aber eine super Köchin, also wo wir sagen, ist eigentlich doof, dass die eine Zubereitungsart nicht kann oder bis jetzt noch nicht gemacht hat, wo sie vielleicht was super Leckeres machen würde, wo ich einfach bloß immer Würstchen grille und wo ich bloß einen Steak drauflege. Vielleicht macht sie was super Leckeres. Ich habe auch schon immer die Haare kurz gehabt quasi, weshalb ich als kleines Kind auch häufig eben die Frage gehört habe, ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Das ist ja eine wichtige Frage für Menschen und hat mir halt immer irgendwie Geschlechter oder das Geschlecht als wichtige Sache schon durchaus vermittelt. Ich glaube aber, ansonsten nicht, mache ich nicht irgendwie irgendwas unbedingt, weil ich eine Frau bin. Ja, also ich glaube, dieses klassische sich trotzdem immer noch Gedanken machen in bestimmten Situationen, die gefährlich für mich werden könnten, weil ich eine Frau bin. Also wenn ich die Frage so beantworte, was ich nicht mache, ist einfach sorglos aus dem Haus zu gehen und die Straße lang, wenn es irgendwie dunkel ist zum Beispiel. Also ich denke da schon auch immer noch drüber nach. Ich stelle an mir fest, dass ich Frauen sehr viel mehr ihren Platz lasse, dass ich zum Beispiel im Dunkeln es vermeide, hinter ihnen herzugehen, sondern dass ich eher mit etwas Abstand so schräg neben ihnen hergehe, dass sie nicht das Gefühl haben, ich würde sie angaffen, ich würde sie verfolgen oder so. Da habe ich schon so das Gespür, ich Ich stelle an mir fest, dass ich versuche zu vermeiden, Bedrohung auszustrahlen einer Frau gegenüber. Ich versuche da meinen Weg, meine Bewegung so zu wählen, dass es nicht bedrohlich wirkt. Für mich ist immer ganz schlimm oder zumindest also ein elementarer Bestandteil für, wenn ich das Haus verlasse, ist, dass ich einen Kopfhörer dabei habe, um halt nicht nur Musik zu hören, sondern das auch mehr oder weniger so als eine Abgrenzung zur Außenwelt zu haben, um eben nicht blöde Sprüche auf der Straße und Kommentare, die mich belästigen, mitbekommen zu müssen. Ja, das wäre wahrscheinlich auch anders und sorgloser, wenn ich ein Mann wäre. Mir ist neulich bei jemandem aufgefallen, einer Frau, die ich ganz toll finde, dass sie so einen unheimlich coolen Blick hatte. Ich bin immer so nett. Also das sind so Sachen. Ich habe neulich mal gehört, dass eine Trainerin mit Frauen eine Woche lang gearbeitet hat, wie Männer sich zu verhalten. Und nach einer Woche wollten diese Frauen gar nicht zurückswitchen in ihre weibliche Rolle, weil es so befreiend ist, eben diesen Raum einzunehmen körperlich. Und da bin ich eben sehr konditioniert, selbst als Feministin. Und das finde ich am Männlichen, also am traditionell Männlichen, wie Männer geprägt werden, ganz wunderbar. Und dadurch, dass man es auch umerziehen kann, wie dieses Training gezeigt hat, sieht man ja auch, dass das nicht genetisch ist. Also dieses Raum einnehmen, diese Haltung, diese Stellung, das Laufen, die Art, sich zu geben, sondern eben etwas ist, was wir ganz klar erlernen durch unsere Konditionierung. Ich glaube schon, dass ich als Frau deutlich mehr darauf achte, wie ich auftrete, was ich anhabe, welche Wirkung mein Körper und mein Auftreten hat anderen gegenüber, aber ganz besonders natürlich auch Männern gegenüber, die zum Beispiel auf der Arbeit die Väter von Patienten sind und eine ganz andere Wahrnehmung von Frauen haben und natürlich auch eine ganz andere Bewertung von Frauen im Beruf haben, wo ich dann schon ganz anders drauf achten muss, okay, wie gibst du dich, wie tough bist du, wie sehr passt du dich an bestimmte Wertevorstellungen an, um erstmal einen Zugang zu diesem Mann bekommen. Das bräuchte ich als Mann nicht, behaupte ich. Das hat mich ja mein Leben lang beschäftigt und das ist eben Gewicht und Abnehmen. Das ist, glaube ich, auch einer dieser Aspekte. Also das war so wichtig dann auch in der Pubertät. Das kam von den Mädchen in der Klasse, dieses ganze Gerede über Diäten. Also überhaupt mit diesem Thema konfrontiert zu sein und sich dann da plötzlich auszukennen, weil du dem gar nicht entkommst, das aufzunehmen und sich dann damit zu beschäftigen und irgendwie so Wagenphasen zu haben, ja, wo du jeden Morgen auf die Waage gehst und guckst, was ist los und sowas. Das ist mir bestimmt auch nur, ja, habe ich nur gemacht und ist mir auch nur zugestoßen, weil ich Mädchen und Frau bin. Und immer wieder dieses Aufkommen, sozusagen jedes Frühjahr irgendwie so dieses Männchen, das da im Gehirn aufpoppt und sagt, so, jetzt solltest du aber an die Frühjahrsdiät denken. Und ich so, mit dem Holzhammer männlich drauf. Ja, aber aufpoppen tut es. Ich glaube, was ich sehr mit der männlichen Identität verbinden würde, auch wenn ich es für konstruiert halte, ist, dass ich viele Männer getroffen habe und ich schließe mich da ein. Ich habe dafür sehr lange gebraucht, die in bestimmten Bereichen lange brauchen, um erwachsen zu werden, wenn es darum geht, die Steuer zu machen, zu Ämtern zu gehen, mit Menschen zu reden, die was von einem wollen, unangenehme Post aufzumachen und diesbezüglich Verantwortung zu übernehmen. Das konnte ich für meine Kinder schon sehr früh, aber in diesen Bereichen hat es länger gedauert. Und ich glaube, das verbinde ich stark auch mit Mannsein und ich lange gebraucht, um mich dagegen zu stemmen. Und ich merke, dass ich das auch noch heute tue, weil das sehr verführerisch ist, sich darauf zurückfallen zu lassen und den anderen und in diesem Fall den Frauen dabei zuzugucken, wie sie das Leben um einen rum organisieren, den Urlaub, die Steuererklärung, ja, und solche Sachen. Weil man denkt, und dann zieht man sich auch gerne als Mann nach meiner Erfahrung auf diese Position zurück. Ach, Schatz, du kannst das, ich viel besser als ich. So machen es ja auch Männer gerne, wenn sie Sachen suchen sollen in einem Zimmer, dass sie dann einmal links in die Ecke gucken, dann rauskommen und sagen, ich hab's nicht gefunden. Ich brech gerne genau mit den Regeln auch, weil ich Frau bin. Ich finde es manchmal wunderbar, mich gerade nicht schick anzuziehen, wenn es erwartet wird. Ich finde es prima, einen dreckigen Witz zu machen in der Runde, wo das überhaupt nicht sein darf oder wo andere Erwartungen, also gerade da, wo die Erwartungen an ein wohlerzogenes Mädchen da sind. Ich rede zum Beispiel sehr gerne mit Leuten gleich über Politik oder über die Welt, anstatt über meine Beziehungen zu sprechen oder meine Befindlichkeit, so wie es mir gerade geht. Ich mache das vielleicht sogar, gerade weil ich Frau bin, nicht gerne, dass ich über Frauen, über bewusst gesetzte Frauenthemen spreche mit Leuten. Ansonsten gibt es, glaube ich, wenig Dinge, die ich jetzt auf Männlichkeit oder Weiblichkeit beziehen würde, sondern auch noch mehr auf den einzelnen Menschen schaue. Wer einfach groß ist und stark ist und viele Muskeln hat, hat eine andere Verantwortung, mit sich und seinem Körper gegenüber anderen Menschen umzugehen, als eben jemand, der kleiner ist und einfach auch andere Menschen nicht verletzen kann. Das sind nun meistens Männer. Das heißt, die meisten Männer müssten sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, dass sie eben körperlich stärker sind zum Beispiel. Ist aber nicht per se Männlichkeit. Es gibt ja auch sehr starke Frauen, die das auch machen sollten. Ja, ich denke, das passt insgesamt zusammen eben, dass es viele Eigenschaften gibt, die wir als Menschenbild verkaufen sollten und dass es dann wiederum Dinge gibt, mit denen sich sehr viele Männer oder jeweils sehr viele Frauen auseinandersetzen sollten, die zu einem bestimmten Bild passen, aber dass wir das nicht weiter so verklären als das Männlichkeits- oder das Weiblichkeitsbild. Ayfer Şentürk bin ich geboren und 2006 habe ich geheiratet und seitdem heiße ich Ayfer Şentürk Demir. Ich habe drauf bestanden, was mein Mann nicht so toll fand am Anfang, aber inzwischen hat er sich damit angefreundet. Ja, aber natürlich auch noch viele andere Dinge, ja, weil sie sozusagen sozial normiert sind. Ich lackiere mir ab und an die Nägel, ich ziehe mir Seidenstrümpfe an, ich mache mich schick. Ich freue mich auch dran, mich auf weibliche Art und Weise schick zu machen und gehe dann raus und gucke, ob es noch wirkt. Und das mache ich nur, weil ich Frau bin, eindeutig. Damals, als meine Eltern hierher kamen, haben sie sich entschieden, okay, unsere Töchter, die gehen in die Schule, die machen alles. Umgekehrt. Unsere Jungs, die Söhne machen alles, die Töchter Grundschule und danach schicken wir die wieder zurück in die Heimat und wenn sie wollen, können sie da zur Schule gehen, was aber gar nicht der Fall war. Mein Vater hat sich entschieden, mich dort in ein Internat zu stecken, was ich überhaupt gar nicht wollte. Naja, und dann war ich 2 Jahre erstmal in einem Internat, wo ich das Koranlesen gelernt habe. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass heute diverse Dinge anders sind als früher, dass man auch als Frau gut durch die Schulzeit quasi gehen kann, vielleicht sogar noch durch das Studium durch und sich gar nicht benachteiligt fühlt. Eben auch viele Dinge, die dann doch mal passieren, vielleicht erstmal als nicht so schlimm wahrnimmt, wenn zum Beispiel die Kommilitonen sexualisierte Sprüche machen oder irgendwie auf einmal sich so Männergruppen bilden, zu denen man keinen Zugang hat. Helga Hansen ist Bloggerin aus Braunschweig und schreibt über Feminismus und digitale Spielkultur. Die haben ja noch nicht so viel Macht, um das wirklich auszuspielen, dass das irgendwann Männernetzwerke sind, die dann eben in irgendwelchen Führungspositionen sitzen und ich da keinen Zugang mehr habe, das ist viel zu weit weg. Für viele in den 1980ern Geborenen sind Fragen der Gleichstellung abstrakt. Die wenigsten haben Situationen erlebt bzw. bewusst wahrgenommen, in denen sie eine Gleichbehandlung durchsetzen mussten. Unfaire Entscheidungen hatten andere Ursachen. Mit dem Geschlecht bringen sie die wenigsten in Verbindung. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es bei den meisten eben erst dann einsetzt, wenn sie Kinder bekommen, weil das in Deutschland so strukturell verankert ist, dass da Gleichstellung eigentlich unmöglich ist, dass Frauen und Männer mit Kindern darüber stolpern müssen. Also das Ehegattensplitting oder auch die Nicht-Gleichstellung von unverheirateten Paaren, von nicht-heterosexuellen Paaren, das setzt an der Stelle immer ganz gewaltig an. Deswegen, denke ich, muss man spätestens da sehen, okay, es gibt eine riesige Geschlechterungerechtigkeit genau an dieser Stelle, weil Väter nämlich nach und nach mehr verdienen und Mütter weniger. Und man auch in Laborexperimenten, man hat es auf alle möglichen Arten getestet, immer sieht, eine Mutter gilt als dumm, als weniger committed, als weniger engagiert, als nicht zuverlässig, als, ja, die zieht eh im Zweifel ihr Kind vor. Und deswegen werden Frauen immer noch benachteiligt. Genau, man kommt erst dann an die neuralgischen Punkte, wenn das Gleichberechtigungskonzept, von dem man denkt, das sei in Ordnung und das sich auch irgendwie in den Alltag eingeschlichen hat, wenn das auf den Prüfstand gestellt wird, wenn das verhandelt wird. Nils Pickert ist Journalist und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Kiel. Bekannt wurde er durch einen Artikel und vor allem ein Foto, das ihn mit seinem kleinen Sohn zeigt. Beide barfuß und mit Rock zwischen den Fachwerkhäusern einer süddeutschen Fußgängerzone. Und es gibt nicht umsonst ganz viele Studien inzwischen darüber, dass Universitätsabsolventen und Absolventinnen ein ganz starkes Konzept von sich selbst in einer gleichberechtigten Partnerschaft sehen. Und sobald die Kinder kommen, fällt es zurück. Dann fällt es auf Steinzeitniveau zurück. Plus, dass die Frau dann auch noch einen Job hat. Das heißt, sie kümmert sich dann nicht nur alleine um die Kinder, weil er denkt, was soll ich damit? Ja? Sondern sie macht dann auch noch zu großen Teilen entweder einen Teilzeit oder oftmals auch einen Vollzeitjob und kocht und macht das Haus und die Kinder. Und das kann es tatsächlich nicht sein und das wollten wir auch nie. Nein, am Anfang haben wir, glaube ich, ist meine Wahrnehmung in der Beziehung, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir alles gleich machen, dass wir beide die Geschirrspülmaschine ausräumen, nicht unbedingt zur gleichen Zeit, aber wenn ich, dann auch du bitte mal und wenn ich gekocht habe, dann auch du bitte mal und umgekehrt und wenn ich geputzt habe, dann auch du bitte mal. Felix und Karin leben mit ihren beiden Kindern in Frankfurt. Also mir war es immer sehr wichtig, dass wir da nicht in irgendwelche Rollen fallen und das irgendwie nicht aufteilen nach Geschlechtern, überhaupt nicht. Und hätte das allenfalls akzeptieren können, wenn es genau umgekehrt wäre, entsprechend der alten Muster. Und mittlerweile hat es sich tatsächlich hat es sich ein bisschen aufgeteilt. Einiges ist umgekehrt und so ganz wenige Sachen sind auch klassisch. Ja, du hast immerhin auch meinen Namen angenommen. Das hat dann doch nochmal auch in der Familie kurz, der eine oder andere vielleicht kurz die Luft angehalten. Und da werde ich auch immer, also immer nach der Hochzeit wurde ich angesprochen, wie geht's dir denn jetzt, dass du einen anderen Namen hast? Und es wurde also einfach immer davon ausgegangen, dass das ja so sein muss. Immer. Und bei meiner Bank, auf der Homepage zumindest, und bei meinem Schulverwaltungsprogramm in der Schule heiße ich auch immer noch mit meinem alten Namen. Also es wird noch der alte Name geführt. Scheinbar ist das nicht vorgesehen in den Systemen, dass man das ändert. Wir können uns natürlich politisch korrekter fühlen, wir können irgendwie unser Gewissen und unser Freidenken besser bewahren für uns und uns dafür halten, eben freidenkende und natürlich auch die Gleichberechtigung fördernde Menschen zu sein. Ich habe aber auch mit Beziehungspartnern des Öfteren erlebt, dass wenn es dann ans Eingemachte geht, also wer macht wirklich die Toilette sauber zum Beispiel? Und wer kocht hier eigentlich komischerweise mehr, obwohl das halbe verabredet ist? Und warum verbringe ich immer 8 Stunden mit dem Kind und der Partner nur 2 und den Rest der Zeit schläft das Kind und es geht auf sein Konto? Ulrike Dresner, Lyrikerin und Autorin aus Berlin. Putzen, Staubsaugen, Rotz abwischen, geschürftes Knie, Bauch streicheln zum Einschlafen oder wenn er wehtut. Ein Bettlied singen, vorlesen, die Beine spreizen, empfänglich und tröstlich sein. Die Wäsche in die Trommel stopfen, Schamhaare aus dem Abfluss fischen, zum 10. Mal den Klodeckel schließen. Die gesamten Becher der Familie auf der Spülmaschine abgestellt in die Maschine räumen. Fluchen, aber unhörbar. An die Erziehung des Mannes denken, jede Erziehung aufgeben. Sich bücken, den Hund füttern, Mensch ärgere dich nicht spielen wie ein Trottel. Endlich im Bad, Tür von innen abschließen. Nach einer Minute Riesengeschrei. Rotz abputzen, Marmeladenbrot schmieren, Marmeladenbrot vom Teppich klauben, Badeanzüge auswaschen, selbst den ganzen Tag nicht rausgekommen, Hausschlüssel suchen, Multitasking bewundern und verachten, als Multitasking verhören, toten Vogel vom Fensterbrett schippen, sich nicht ekeln, ihn in den Garten bringen, Blick auf den Sonnensturm, Schmetterlinge, das ganze Zeug am Tümpel muss auch endlich sauber gemacht werden, Libellen für Sekunden die Spiegelung sehen, sich selbst, halbdämmerig, klein, ein Kind, das die weißen Zähne zeigt, deine Zähne. Es ist dein Körper. Du weißt kein besseres Wort für das, was du siehst. Lebendig und von dir unterschieden, weiß es mehr über dich, als dir recht sein kann. Es sagt, ich liebe dich tiefer als ein Wald. Es sagt, dunkel ist das Innere des Mundes und alles, was denkt. Warum schleicht sich das so ein? Also es tut ja immer so, nicht? Als würde es nur passieren, als wären das natürliche Vorgänge sind sie natürlich nicht. Da werden dann plötzlich Bilder aktiviert, die man mit sich herumträgt, und zwar beide Seiten. Ich ja auch. Mir fällt das dann auf, wenn ich in der vierten Woche hintereinander das Klo putze. Aber vorher nicht. Ich mache es auch noch. Ja, ich habe da auch ein Bild sitzen. Das ist jetzt nicht zu sagen, die Männer sind die Bösen und drücken uns Frauen das dann auf. Nee, nee, das passt sich dann plötzlich, da tauchen Kinder auf, man zieht zusammen und schon verschieben sich die Rollenverteilungen nochmal, und zwar jenseits des Denkens. Dass Christina Schröder zurücktritt, um mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen, ist ja absolut undenkbar umgekehrt. Kein Junge, kein Gabriel. Gabriel, ein Monat Elternzeit war ein großes Thema. Christina Schröder hört auf mit ihrem Beruf als Ministerin. Das muss man sich in all seiner Schönheit mal klar machen, dass die Familienministerin ihr Amt nicht ausfüllen kann, weil sie Zeit mit dem Kind verbringen will. Das hat alles Mögliche mit Strukturen zu tun, mit Geschlechterbildern. Das hat aber auch damit zu tun, dass das, glaube ich, die Frustrationstoleranz vom Kind getrennt zu sein für viele Frauen sehr viel geringer ist. Dass man als Mann sich sagen kann, dann sehe ich jetzt das Kind nicht, das ist sehr doof, aber ich sehe das Kind halt nicht. Vielleicht haben Männer ja einen Schmerz dabei, dass sie ihr Kind nicht sehen. Malte Welding, Buchautor und Kolumnist aus Berlin. Also ich vermisse mein Kind sehr, aber ich gehe da durch. Und wollen wir jetzt, dass Männer sich zu ihrem Schmerz bekennen, oder wollen wir, dass Frauen sich auch durchbeißen? Das wird wahrscheinlich jedes Paar für sich selbst entscheiden, aber es wird eine sehr spannende Frage für die Zukunft werden, weil die Tendenz dazu geht, dass die Frauen sich auch durchbeißen. Also ich merke, dass mir das schwerer fällt, die Kinder abzugeben. Dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich, auch wenn ich unterwegs bin, schlechter dann abschalten kann. Das fällt meinem Mann dann einfach auch leichter. Und dass ich muss mich richtig auch dann ein Stück weit überreden, das dann zu machen. Und wenn ich das nicht aktiv machen würde, würde ich vielleicht auch hier zu Hause so ein bisschen versacken. Also unsere Aufteilung ist ja so, wenn man mal auf so die Klassiker guckt, Haushalt, ne, dass ich alles mache, was mit Küche zu tun hat, kochen, tralala, weil du das nicht gerne machst und keinen Bock drauf hast, und ich mich zum Beispiel nicht um Wäsche kümmere so wirklich, weil ich keine Lust drauf habe. Ich kann dir aber nicht sagen, ist das so, weil man das nicht macht oder weil das mein Vater auch nicht gemacht hat. Katharina und Markus leben mit ihren beiden Kindern in Bonn. Natürlich mache ich Wäsche, so, aber das ist so unsere Absprache, wie wir Haushaltsdinge verteilen. Das Blöde ist, dass ich mich weder für Autos großartig interessiere, noch gerne im Garten irgendwie, also, naja, in dem Wäschethema entspreche ich dem Klischee ja schon. Ne? Da kann man sagen, haha, ist ja typisch, der hängt die Wäsche nicht auf. Und jetzt ist die Frage, so, wenn ich die Wäsche aufhänge, kriegen wir Diskussionen über den Ordnungsgrad des Wäscheaufhängens, wo ich dann natürlich ehrlich gesagt auch dann sage, naja, gut, wenn es diesen Qualitätsanspruch nicht genügt, dann ist es ja noch in der Macht. Ist okay. Ne? Dieses mit dem Qualitätsanspruch, das ist ja absolut und nur Klischee und Erziehung und Prägung. Also ich habe vorhin nochmal gefegt hier. Ne? Bevor ihr kamt. Weil ich dachte, ich muss ja nochmal fegen. Ja. So ist ja, oh, überall das Gras vom Rasenmähen war drin und so. Und da habe ich gedacht, jetzt fege ich nochmal. Mir war es egal. Wäsche richtig aufhängen, ne? Und weiß ich nicht was. Und das ist nicht nur, weil ich bin und irgendwie eine leicht zwanghafte Ader, die ich auch ganz gerne bediene, sondern das kommt auch daher, dass meine Mutter und meine Oma auch durchgefegt haben, bevor Besuch kam, und aufgeräumt und irgendwie die Prüttecken beseitigt. Ganz deutlich. Das wird sich bestimmt ändern, wenn du eine Frau wärst. Gibt es ja dieses schöne Phänomen. Er stellt das Geschirr auf der Spülmaschine ab und sie räumt es immer ein. Oder auch einen Beziehungspartner, der mal zu mir sagt, ja, du kannst gerne kochen. Mir macht es nichts, wenn ich 3 Wochen lang Joghurt esse. Und wenn ich dann gekocht habe, ich koche doch nicht, wenn wir da zu zweit wohnen, für eine Person, hat natürlich immer mitgegessen. Manche ignorieren das erfolgreich und sowas wie, was kochst du heute? Wo ich dann 3-mal erkläre, nein, ich koche nicht. Oder unsere Vermieterin, die dann immer sagte, ich habe dir einen neuen Herd besorgt. Und ich dann erzähle, ja, das ist schön, aber du musst nicht sagen, dass das mein Herd ist, mein Mann kocht. Und beim nächsten Besuch sagt sie wieder, wie ist dein Herd? Und dann ist es mindestens unser Herd. Also einfach eine Ignoranz. Das einfach wieder vergessen und nochmal neu behaupten, das sind ja meine Aufgaben. Was bei uns ungewöhnlich ist, was wir oft machen, ist eben, weil ich mir die Zeit so einteilt habe, wir holen das Kind zusammen ab. Und das steht unter dem Verdacht, dass wir zu viel Zeit haben, weil wir nicht zeiteffektiv handeln müssen. Und nicht zeiteffektiv handeln zu müssen, ist ja praktisch asozial sein. Also das heißt ja irgendwas, irgendwie lebe ich wahrscheinlich auf Staatskosten. Das wird natürlich auch nicht gesagt. Man weiß auch nicht, wie paranoid man manchmal ist mit Blicken und mit diesem, was du sagst, diese leichte Verzögerung in der Reaktion oder so. Ich glaube, das gilt da, was immer gilt im Leben, wenn man sich selber damit wohlfühlt, muss man das machen. Und wir holen das Kind halt gerne zu zweit ab, weil das irgendwie schön ist, weil es so eine Familienzeit einfach auch was anderes ist als für. Also ich finde das ein erstaunliches Ding bei Kindern, dass Kinder für, wenn man zu zweit mit ihnen sind, ein Traum sind, und wenn man allein mit ihnen ist, ist es doch schnell mal auch zäh. Weil man halt, also ich kann, bei meinem Kind kann ich nicht mal zwischendurch lesen oder so, oder ich kann mich nicht mit ihm unterhalten. Und dann hat man immer das Gefühl, man ist ein bisschen ein Zoowärter. Ne? Es ist, Doris Lessing hat von Himalayas der Langeweile gesprochen, die es für eine Frau bedeutet, mit kleinen Kindern zu verbringen. Und warum sollte das auf einmal anders sein? Wenn ich ein Kind will, dann war mir klar, dass ich dafür auch viel Zeit haben will und dass ich nicht gelegentlich am Wochenende ein paar Spiele mit denen mache oder die zum Training bringen oder irgendwas, sondern dass ich den Alltag mitkriegen will. Das Großwerden von klein auf, insbesondere von klein auf. Für mich war das ja in meinem Kopf relativ normal und ging von einer veränderten Vaterrolle aus, die sich weit verbreitet hat. Und ich bin immer wieder eher überrascht, wie wenig verbreitet sie dann doch ist, auch unter Bekannten und Freunden. Ich unterhalte mich immer gern mit Vätern, die Interesse an ihrem Kind haben, weil mir Väter, die es nicht haben, ehrlich gesagt sehr suspekt sind. Also ich persönlich habe Kinder in die Welt gesetzt, um mich dann auch mit ihnen zu beschäftigen und nicht um irgendwo in der Ferne ihnen zuwinken zu können und zu sagen, du und Mutti, ihr macht das ganz toll. Ja, das war nicht der Plan. Ich bin kein großer Fan davon, einfach jetzt die Geschlechterrollen zu drehen und sagen, jetzt bin ich zum Hausmann. Also ich liebe meinen Beruf und ich möchte nicht auf einmal ich derjenige sein, der zu Hause auch nicht. Also ich möchte... Ich möchte nicht die 100% von beiden, ich möchte nicht Hausmann sein, ich möchte keine Hausfrau haben. Was bleibt? Man muss Arbeitswelt ummodeln. Man muss die Arbeitswelt so schaffen, dass man mit 20, 30 Arbeitsstunden im Beruf ist, und zwar erfolgreich. Aber immer, wenn es darum geht, in der süddeutschen Kleinstadt sich mit seinen Kindern zu beschäftigen, zu Veranstaltungen zu gehen, die Kinder zum Schwimmen zu begleiten, dann bin ich da und Frauen. Das heißt, ich bin hier umgeben von Frauen. Das ist auch, was ich geschrieben habe, ich und die Muttis. Und das meine ich in keiner Weise abwerten, sondern im Gegenteil. Ich finde das gut und bewundere die Frauen dafür, dass die hier ihrem Job nachgehen und in den Welten von ihren Kindern so präsent sind. Gleichzeitig finde ich es erschütternd, wie wenig die Väter dazu beizutragen haben. Obwohl sie, glaube ich, das Vermögen und auch die Fähigkeiten hätten. Die Blicke waren eher freudig zugewandt und begeistert. Ganz, ganz selten kam es auch vor, dass jemand dann zu dem Kleinen sprach, ach, und die Mutti ist nicht da. Dann war es mir schon unheimlich. Hat die Mutti keine Zeit? Ja, genau. Das ist ja auch so furchtbar, mit dem Vater unterwegs zu sein. Das ist ja schlimm. Aber es gibt eben manche Nachmittage, da arbeite ich und da kaufen die drei dann ein. Und letztens war ich dann ausnahmsweise mal einkaufen und da sagt die Frau von der Käsetheke, Mensch, lerne ich die Mutter auch mal endlich kennen. Aber mit so einem Vorwurf, dass ich gleich wieder bedient war. Ansonsten ist bei uns tatsächlich auch passiert, was in den allermeisten Familien passiert. Es gibt eine Retraditionalisierung wider Willen. So. Das Kind ist bei uns ein bisschen zu früh gekommen, 2 Wochen. Das hieß aber für mich, Ich hatte geplant, die ersten 2 Monate da zu machen. Ich hatte meine Aufträge eigentlich so gelegt. Das hieß für mich, ich hatte einige Sachen noch nicht fertig, musste die also fertig machen. Was man als Freier sieht, ist natürlich, dass kein Auftraggeber sagt, ach cool, okay, du bist jetzt Vater geworden, jetzt schieben wir mal alles auf. Dann lassen wir deine Artikel einfach später erscheinen oder sonst was. Der Vater ist immer derjenige, der sich aussuchen kann. In der Außenperspektive muss ich nicht beim Kind bleiben. Ich muss das Kind nicht stillen, also bin ich überflüssig. Ich kann einfach auch arbeiten. In der Innenperspektive ist es so, dass ich ein extrem starkes Bedürfnis gefühlt habe, das Kind zu versorgen. auch materiell. Das ist bis heute so, dass wenn ich meinen Sohn anschaue, nicht in erster Linie denke, ich muss ihn sauber machen, sondern denke, der studiert irgendwann und da muss genug Geld da sein. Also ich habe das gemacht, was die meisten Väter machen. Ich habe mein Einkommen gesteigert, indem ich viel mehr gearbeitet habe. Am Anfang war, glaube ich, so viel Unverständnis. So, hä, was macht der denn jetzt? Warum ernährt der denn jetzt nicht die Familie? Warum geht der jetzt nicht arbeiten? Und mittlerweile finden es, glaube ich, alle ganz toll. Also weil sie sehen, dass ich das irgendwie auch hinkriege mit Fritzi, dass Fritzi jetzt nicht völlig verkorkst ist, nur weil ich die meiste Zeit mit ihr verbringe. Und dadurch bin ich natürlich stolz auf mich und die anderen finden es, glaube ich, dann eben auch toll oder merken, dass das vielleicht keine so schlechte Entscheidung war. Jochen König und seine Tochter Fritzi leben getrennt von ihrer Mutter. Beide fühlen sich gleichermaßen zuständig, auch wenn das Mädchen überwiegend beim Vater lebt. Ich habe oft eher so das Gefühl, dass in dem Moment, wo die Mütter merken, ich bin in der gleichen Situation wie sie, ich habe so die gleichen Probleme, dass ich da total akzeptiert werde irgendwie in diesem Kreis und dass die so den Eindruck haben, die können mit mir auch über Sachen reden, über die sie sonst mit anderen Müttern reden würden, weil einfach klar ist, ich bin der unausgeschlafen ist und nicht, oder ich bin der eben genau diese Probleme hat des Unausgeschlafenseins oder das sich um Sachen kümmern müssen, den Arzttermin machen müssen und frustriert zu sein, damit mit diesen alltäglichen Aufgaben manchmal alleine zu sein oder so. So unterschiedlich die hier geschilderten Lebensentwürfe auch sein mögen, die Paare für sich finden mögen und vielleicht auch wieder verwerfen, in den vielen statistischen Erhebungen zur Rollenverteilung in Familien ist davon kaum etwas zu finden. Im Gegenteil. 80% der Haushalts- und Betreuungstätigkeiten werden von Frauen geleistet. Da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum etwas verändert. Und nur 6% der Väter reduzieren ihr berufliches Arbeitspensum und gehen in Teilzeit. Und während Frauen mehrheitlich Teilzeit arbeiten, um Familie und Beruf besser in Einklang bringen zu können, sind es bei den wenigen Männern in Teilzeit ganz andere Gründe, dass sie beispielsweise Weiterbildungsmaßnahmen besuchen oder schlicht keine Vollzeitstelle finden konnten. Es ist schon sehr interessant, dass die deutschen Minister deutlich mehr Kinder haben als die deutschen Ministerinnen. Und sich da kein Mensch, ich habe noch nie gesehen, wie macht der das eigentlich? Kein Mensch redet davon, ob der, wie heißt der, einer von den beiden Vierfachvätern, ich kann mir die neuen Namen nicht merken. Schäuble hat 4 Kinder, der andere auch. Kein Mensch redet davon, ob Schäuble mit seinen Kindern gespielt hat oder so. Hat er natürlich nicht. Wann? Politiker hat eine 80-Stunden-Woche. Sein Kind einfach noch nie gesehen, wahrscheinlich die ersten 2 Jahre. Als Stoiber den Wahlkampf gemacht hat, saß er, der hat gesagt, alle 2 Wochen hat er ein Frühstück mit der Familie. Alle 2 Wochen, jeden zweiten Sonntag. Der fällt doch auch manchmal aus. Also was heißt das? Was ist dessen Vaterrolle? Die ist nur Krieger und Versorger. Manchmal ist es sogar so, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch der Punkt bin, an dem viele Mütter sich über ihre Männer, über die Väter ihrer Kinder beschweren, weil sie so an mir sehen, dass es auch anders gehen könnte. Also dass sie sich dann bei mir darüber beschweren, dass der Vater ihrer Kinder schon wieder Überstunden macht und später nach Hause kommt und sie die Kinder alleine ins Bett bringen müssen oder sowas. Ja, und da gibt es dann die Verbindung zwischen den Müttern und mir, weil ich das Kind auch allein ins Bett bringe dann am Abend. Und so. Es gab die Absprache halbe halbe und kaum war das Kind da, ist, sind andere Kräfte wirksam geworden. Auch andere Möglichkeiten. Also wer hat wie viel Kraft und Durchhaltevermögen oder bringt das auf in dieser Situation? Ulrike Dresner hat ihre Tochter adoptiert. Das Mädchen kam mit 3 Jahren zu ihr nach Deutschland. Dieses unglaubliche Moment, was bei mir auch sofort eintrat, auch sehr interessant, nämlich das Ohr stellt sich ein auf die Frequenz des Kindes. Ich wache, das ist auch heute noch so, ich wache einfach auf, wenn mein Kind da in seinem Schlafzimmer weint. Aber niemand sonst. Die weint leise, die hat vielleicht einen Traum, die weint relativ leise, ich werde davon wach. Ich schlafe sonst so, ich höre kein Gewitter, ist nicht so, dass ich einen leichten Schlaf habe. Und das hat sich eingestellt und bei ihrem Papa zum Beispiel ist es einfach gar nicht erst eingetreten. woran liegt das jetzt? Das, glaube ich, ist auch nicht, ja, also wie sollen wir das auseinanderdröseln? Die Natur, was ist hier Natur? Oder nach 3 Jahren Nichtvorlauf tritt sowas ein. Ist es nicht doch eher auch das Gefühl, wirklich verantwortlich und zuständig zu sein? Sind es von mir internalisierte Rollenklischees und Rollenbilder, die sozusagen dann auf so einer halbbewussten Ebene arbeiten? Da kommt man ja hin, das kennt man auch, wenn man weiß, man muss aufstehen, schläft man ein bisschen anders und wacht dann auf. Das können auch Männer. Also könnten Sie vielleicht sowas auch. Genau, ich will das auch nicht alles glorifizieren. Es gab Momente, in denen es einfach unglaublich anstrengend war oder ist, mit Kind. Und in denen ich mir das völlig anders wünschen würde. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und Fritzi ist das tollste Kind der Welt. Und genau so will ich leben, wie ich jetzt lebe. Also das kann ich schon so sagen. Es ist in zahlreichen Studien belegt, dass man nicht 40 Stunden arbeitet im Büro. Weil es meine ich, ne? Man kann nicht 8 Stunden geistig arbeiten. Das wird zwar gern behauptet, es ist aber nicht so. Also wenn ich mitkriege von Leuten, ich kenne relativ wenig Leute in klassischen Berufen, aber die das machen, die rufen mich ab 15 Uhr an und bummeln und schlagen Zeit tot oder lesen Blogs. Ne? Also das ist eine riesen Lügenmaschine, die sich um dieses Anwesenheitsprinzip aufgetan hat, dass wer da am längsten vor Ort ist, befördert wird. Es ist mir ein Rätsel, dass das funktionieren kann. Weil es ist einfach wirklich, ich glaube, es ist ganz schlecht für Leute, lange im Büro zu sitzen. Und es sollte man in Familien sein. Sie sollten sagen, hey, das ist um 15 Uhr erledigt hier, lassen wir uns nichts vormachen. Wir gehen jetzt alle nach Hause. Und funktioniert offensichtlich nicht. Offensichtlich bleiben die Leute da und der Trend geht ja immer zu noch mehr an noch verrückteren Orten. Ich meine, die einzige Position, die ich mit der Kirche teile, ist, ich bin total für einen arbeitsfreien Sonntag. Also ich glaube, was die weibliche Seite angeht, spielt da auch ganz viel rein, dass Frauen ja auch immer noch konstant anerzogen wird. So dieses, mach jetzt keinen Aufstand und sich immer wieder zurücknehmen, immer wieder Rücksicht nehmen auf die Gefühle, insbesondere von Männern oder eben auch Jungs. Das ist ja ganz tief drin. Und ich glaube, diese Konfliktscheu in dem Sinne spiegelt sich dann eben auch an dem Punkt wieder. So, weil wenn sie darauf bestehen würde, nee, ich will jetzt aber meine Karriere weiterverfolgen. Das muss ja nicht mal die Karriere sein, das muss ja einfach nur sein, so nee, ich will aber einfach irgendein Modell finden, wo wir beide das hinkriegen. Dann bedeutet das natürlich, auf einer gewissen Ebene auch einen Konflikt aufzumachen. Und ich würde mal vermuten, die meisten weichen dem halt schneller dann aus, als sie es zugeben möchten. Der Prozess wird wahnsinnig verlangsamt dadurch, dass oben Chefs sitzen. Ich habe festgestellt, dass Frauen meine Situation verstehen und gerne sagen, ja, dann bring es eine Woche später. Kinderlose Männer, die verstehen es nicht. Kinderlose Männer sind genau die das einfach nicht verstehen können. Wenn ich aber einen Chef habe, der Kinder hat, aber die Frau bleibt zu Hause oder sie verdienen genug Geld, dass sie sich Nannies leisten können, versteht das auch nicht. Also die typische Mittelschichtsproblematik, dass eigentlich beide arbeiten müssen, die ist ja gegeben. Und man muss wahnsinnig aufpassen, finde ich zurzeit, dass nicht beide Eltern bei 100% landen. Und wirklich ich bin absolut für Kitas, aber Kitas können nicht das Auffangbecken sein, was dann wirklich die Familien trennt. Ja, ich bin auch immer wieder schockiert, dass gar nicht mal groß drüber nachgedacht wird, so ob diese Arbeitsmodelle, die jetzt so vorwiegend existieren und die ja immer stärker zunehmen und die auch immer wieder mit wahnsinnig vielen unbezahlten Überstunden oder überhaupt Überstunden zu tun haben, ob die überhaupt so gut sind für uns alle. Also erst recht, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, in der Kinder wertgeschätzt werden und eben auch was von ihren Eltern mitbekommen und andersrum. Der American Council of Education hat in einer Studie einmal 11-jährige Mädchen befragt, wie es für sie wäre, ein Junge zu sein. Die Mädchen erzählten davon, wie sie auf Bäume klettern, sich mal richtig schmutzig machen und abends lange aufbleiben würden. Natürlich wurden auch die 11-jährigen Jungen befragt, wie es wohl für sie wäre, ein Mädchen zu sein. Die Jungen reagierten entsetzt und gekränkt, sprachen sogar davon, dass sie von einer Brücke springen würden, am liebsten gar nicht mehr aufwachen wollten. Es ging gar nicht darum, für einen Tag die Rollen zu tauschen, einmal wirklich Mädchen spielen zu müssen. Allein die Vorstellung reichte schon aus, derart extreme Reaktionen bei den Jungen hervorzurufen. Wie kommt es dazu? Welches Bild haben Jungen von Mädchen? Welche Wertschätzung vermittelt ihnen die Erwachsenenwelt? Wie kommt es zu dieser Hierarchie? Dustin Hoffman hat den Rollentausch vom Mann zur Frau einmal als Schauspieler vollzogen, als er 1982 im Film Tutsi eine Frau spielte. Im Rückblick spricht er von seinen Erfahrungen bei den Dreharbeiten. Die Maskenbildnerin hätte ihn also in eine Frau verwandelt und ihm sei wichtig gewesen, eine schöne Frau zu sein. Doch die sah er nicht im Spiegel. Darauf musste ihm die Maskenbildnerin antworten, mehr sei einfach nicht drin. And they said to me, that's as good as it gets. And it was at that moment that I had an epiphany. In diesem Moment hatte ich eine Erleuchtung. Ich selbst denke, ich bin eine interessante Frau, wenn ich mich auf der Leinwand sehe. Aber ich weiß, wenn ich mich selbst auf einer Party treffen würde, würde ich nie mit dieser Frau sprechen, da sie rein äußerlich nicht den Erwartungen entspricht, mit denen wir aufgewachsen sind. Es gibt so viele Frauen, die ich nie kennenlernen konnte, weil ich eine Gehirnwäsche bekommen habe. Für mich war dieser Film nie eine Komödie. And I said, there's a too many interesting women I have not had the experience to know in this life because I have been brainwashed. And that was never a comedy for me. Frage: Was wäre wohl anders in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag, wenn Sie eine Frau, wenn Sie ein Mann wären? Also es gibt viele Sachen, die ich, zum Beispiel habe ich ein Knieproblem, weil ich viel zu weiblich laufe. Ich habe lange Ballett gemacht und ich würde gerne richtig auf dicke Hose mit Breitbein, wie John Wayne, laufen. Das schaffe ich aber nicht so richtig, weil ich dann immer noch denke, wie siehst du denn jetzt aus, wie du gehst? Also das wäre schon ziemlich cool, wenn ich zum Beispiel einen männlichen Gang hätte oder einen männlichen Sitz oder auch einen männlichen Blick. Also ich sitze wahrscheinlich nur deshalb so oft breitbeinig da, weil ich ein Mann bin. Als Frau würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Oder so einfach mal auf die Knie stützen mit den Ellbogen. Das würde ich definitiv als Frau nicht machen. Das ist ja auch verrückt, so diese unterschiedlichen Körpersprachen, ne? Das ist, gibt einfach so bestimmte Sachen, da man guckt so dermaßen blöd hin, wenn eine Frau das macht. Ja, meine Tochter, meine Ältere hat mich irgendwann mal angesprochen, Mama, wenn ich alt bin wie du, dann werde ich kein Kopftuch tragen. Das hat sie mir voll eiskalt ins Gesicht gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, musst du auch nicht. Und dann kam der Spruch, ja, wenn man weiß, was Sünde und was nicht Sünde ist, dann kann man auch ohne Kopftuch seine Religion ausleben, hat sie gesagt. Habe ich gesagt, okay, habe ich volles Verständnis, kannst machen. Also ich werde sie nicht zwingen, nein, niemals. Vermutlich wäre ich noch ein Stück größer. Ich bin ja nur 1,65 groß und noch ein Stück kräftiger. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass mir nicht dieser komische Typ, der da bei uns in der Straße wohnt, blöde Kommentare auf der Straße hinterherrufen würde. Und vielleicht würden mir einige Menschen noch deutlich eher zuhören und mich ernst nehmen. Ansonsten, glaube ich, wäre ich selber nicht so viel anders. Also ich würde mir wünschen, dass vielleicht gar nicht so viel anders wäre. Weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so ein geschlechtsspezifisches Ding ist. Aber ich habe schon oft das Gefühl, dass ich in mehr Beziehungen stecke, die so Verpflichtungen für mich bedeuten. Also Dinge, bei denen ich meine, das müsste ich jetzt noch machen und da muss ich noch mal anrufen und nachfragen, wie es denn Freundin X geht oder Kollegin Y. Und Situationen, in denen ich denke, das müsste ich jetzt noch tun, so, damit ich dann gut genug bin und richtig bin. Und ich würde mir wünschen, wenn ich mal einen Tag lang Mann wäre, dass das anders wäre. Geschlecht ist eine Kategorie von vielen und nicht die bestimmende Kategorie. Und von daher würde sich vielleicht auch gar nicht so viel ändern. Also sicherlich würde sich vieles ändern, weil die Struktur der Gesellschaft so ist, dass Männer und Frauen ganz anders behandelt werden. Aber ich wäre nicht ein komplett anderer Mensch, glaube ich. Ich wäre trotzdem Kabarettist. Ich hätte vielleicht meinen Sohn nicht zur Welt gebracht. Da hätte ich die Erfahrung gemacht, wie es ist, drei Kinder selbst groß, im Bauch groß werden zu lassen. Die Schwangerschaft selbst mitzuerleben. Schwangerschaft fand ich ganz furchtbar, weil man als Mann nur daneben hersteht. Jeder hat vorher gesagt, kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder große Probleme. Die größten Probleme hatte ich während der Schwangerschaft, weil man als Mann nichts dazu beitragen kann. Was wäre dann anders? Ich hätte bestimmte Chancen vielleicht, die ich... Ich hätte es vielleicht in manchen Dingen... Oh Gott, das wird was... Boah, schwer. Ich würde mehr Geld bekommen. Das wäre anders. Für dieselbe Arbeit wahrscheinlich mehr Geld bekommen. Das muss ich mal rausfinden, ob ich eigentlich weniger kriege als meine männlichen Kollegen. Genau, ich hätte es jetzt schwerer. Es würde sich niemand für meine Überforderung interessieren, zum Beispiel oder so, weil das wie selbstverständlich von mir erwartet werden würde, dass ich für dieses Kind da bin nach der Trennung von meinem Mann oder so. Ich wäre gespannt, wie ich in die Zukunft denken würde, ob ich sorgenvoller und sorgfältiger planen würde, ob dieses Phänomen, dass man die Möglichkeit, ein Leben in die Welt zu setzen, in sich trägt, ob mich das beeinflusst hätte oder beeinflussen würde. Also ich wäre wirklich mal aufrichtig gespannt, diese Denk- und Fühlweise einer Frau zu erleben. Also es gibt halt keine Väter, die sich entscheiden, 12 Monate in Elternzeit zu gehen, wenn und uns gleichzeitig nicht mit der Mutter zusammenzuwohnen und dass das Kind hauptsächlich beim Vater lebt. Das ist, gibt es einfach nicht. Ich hänge jetzt gerade dabei in unserem Rollenverständnis, auch wie wir als Ehepartner unterwegs sind. Und ich bin immer, oder ich finde es traumhaft schön, dass meine Frau immer fragt, darf ich Auto fahren? Sag ich gerne, also ich bin nicht böse drum. Frag mich nochmal, bitte. Was wäre wohl anders in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag, wenn Sie eine Frau, wenn Sie ein Mann wären? Ich würde nichts anderes machen, weil ich bin ein Mensch. Ich bin eine Person, die dann halt vielleicht einen anderen Namen hätte, aber ich würde eigentlich, glaube ich, nichts anderes machen. Ich fürchte, ich müsste etwas mehr Angst haben, oder ich würde etwas mehr Angst haben. Ich würde mich etwas mehr einschränken. Ich würde nicht mehr zu jeder Tages- und Nachtzeit unbefangen rumlaufen. Also ich glaube, viele dieser Klischees oder Erwartungen, die begleiten einen schon so lange, dass man nicht mehr auf Anhieb trennt zwischen das gehört zu mir als meiner Persönlichkeit, meinem Charakter und das ist anerzogen, von außen gekommen, von Mutter, Großmutter überliefert. So. Also wenn ich sowas mache, wenn ich irgendwie kurz bevor die Gäste kommen nochmal die Wohnung fege, dann nehme ich das ja nicht unbedingt wahr als eine Erwartung oder ein Klischee, was von außen an mich herangetragen wird, sondern das empfinde ich in dem Moment ja als meinen eigenen Wunsch. Ne? Ich möchte ja gerne, dass es ordentlich ist, wenn sie da sind. So. Ja, und dann kann man halt anfangen, so ein bisschen auseinanderzudröseln. Ne? Wie weit enge ich mich dann selber ein? Wie viel innere Freiheit kann ich mir gegen diese Gewohnheiten erkämpfen? Muss ich kämpfen? Oder geht es nicht auch anders? So. Also. Und in welchem Maße ist die andere Seite, dass ich zum Beispiel sage, hey, das ist doch nicht so, fick doch lieber, wenn die Gäste weg sind. Also, dann lohnt es sich. Genau, dann lohnt sich's wenigstens. Dann ist, ne, die bringen ja auch viel Dreck mit rein. Ist das jetzt meine Schlampigkeit, also die mit mir als Person zu tun hat, unabhängig von Geschlecht? Oder ist das auch so eine Nummer, die entsteht durch, naja, die Jungs räumen halt nicht auf und machen sauber, die bringen halt Dreck. Und das ist dann schwer zu trennen, auch in der Diskussion. Natürlich habe ich es viel leichter, das zu sagen, denn das Ergebnis meiner Haltung ist ja, ich muss nichts tun. Das ist ja wunderbar und gemütlich und bequem. Und du hast ja auch gerade formuliert, mach's doch. Ja, genau. Wenn die Gäste weg sind. Genau. Ne? Genau, wenn du das, also so, das ist deine exakt, Aufgabe. Exakt. Du kannst dir aussuchen, wann du sie machst. Genau, genau. Und das ist, ich gebe dir jetzt noch einen guten Ratschlag, wann. Genau. Und dann in dem Moment denkst du, ist das jetzt, also das ist natürlich, ich will ja auch nicht, dass du dann nachfegst. Ne? Ich will eigentlich, dass überhaupt nicht gefegt wird. Und ich finde es auch okay, dass nicht gefegt wird. Aber wenn es ja sinnvoller ist, danach zu tun, wenn ich es mir einfach mache, sage ich, wenn es dir wichtig ist, dann mach's. Wenn ich gut drauf bin, denke ich, gut, es ist dir wichtig, dann machen wir es zusammen. Aber mir ist es nicht wichtig. Und sofort bist du in so einer ganz, ganz gefährlichen Situation, was so eine Paarbeziehung angeht, wo da steht total viel Sprengstoff drin ist. Diese Reibefläche zwischen wer bin ich, was sind denn eigentlich meine Fähigkeiten, meine Wünsche und was gibt mir Gesellschaft vor? Und ich finde es sehr interessant, das mit bei der Erziehung eines eigenen Kindes das nochmal zu erleben. Weil ich mich ja auch dabei wiederfinde, Sachen umzusetzen. Irgendwelche Normen, vielleicht auch halbautomatisch und dann manchmal innezuhalten und nochmal abwägen zu müssen. Wobei eben weder schwarz noch weiß eine Lösung ist. Es ist ja keine Lösung, keine Norm zu befolgen. Woraus speist sich so eine Diversität zwischen Mann und Frau? Wie viele Erinnerungen spielen damit rein an die eigene Kindheit, an Männer, an Frauen, die man beobachtet hat? Was macht unser komischer Erinnerungsfundus mit uns und was lässt er uns im Alltag für eine Rolle einnehmen? Was an gesehenem, an sogenanntem Erfahrungswert mischt damit rein? Und war das wirklich Erfahrung oder ist das nur verfälschte Erinnerung? Es ist hochspannend und gehört mit in diesen Bereich. Rollen, Geschlechterrollen, der Loser, der Wagemutige, die Draufgänger, also die Anpackerin, die Macherin, die Frau, die in Indien den Mikrokredit bekommt und die ganze Familie durchbringt. Und der Mann, der einfach nur seine übergroß dicken Eier schaukelt und keinen Mikrokredit kriegt, wohlweislich, weil Männer da überhaupt nie einen Mikrokredit zu Recht nicht kriegen, weil sie den nur fürs nächste Handy ausgeben würden und für nichts Sinnvolles. Also spannend, gehört zusammen. Wie gesagt, ich war extrem schüchtern und sehr mädchenhaft in Filmen, aber die andere Seite, wo Kinder ja auch darüber nachdenken, also Kräfte ausprobieren, Fantasien entwickeln, was möchtest du werden? Ja, da war mir immer klar, also ich will nicht Prinzessin und nicht Kaiserin werden, wenn, dann will ich gleich Napoleon werden. Also das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dann sozusagen mit irgendeinem Repräsentationsreifrock abgespeist zu werden. Den Reifrock wollte ich auch, aber bitte schon dann auch die Krone dazu. Und nicht das Prinzessinnenmodell. Und das führte aber, genau diese Spaltung führte für mich in der Pubertät zu immensen Problemen. Also dann passierte eigentlich der Klassiker, nämlich ich bekam mit 14 so eine halbe Magersucht, also war schwer auf dem Wege und kriegte die Kurve dann noch raus. Aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, was für ein Leben als Frau ich eigentlich führen sollte. Und heute bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viele subkutane Vorausannahmen da doch immer noch im Spiel sind. Mädchen besser das und Jungs besser das. Es ist sehr unterschiedlich. In dem Kinderbereich hat es sich zum Teil etwas aufgelöst, aber nach meiner Beobachtung sind Vorurteile vielleicht so softer geworden sozusagen, aber eben nicht verschwunden. Sie werden besser verpackt und wirken dann subkutaner in Bewertungen, in Vorstellungen, wer macht das jetzt, wer hilft wem zum Beispiel, kommt das dann zum Tragen? Auf der einen Seite müssten Erwachsene natürlich an sich arbeiten und auf der anderen Seite müssten sie Veränderungen, die da möglich sind, auch Kindern möglich machen. Das heißt, sie müssen erstmal selber an sich arbeiten, an Erwachsenen und schauen, was denke ich tatsächlich über die Welt, wie verhalte ich mich anderen gegenüber. Will ich das wirklich? Und dann, wenn Erwachsene an sich selber arbeiten, können sie auch daran arbeiten, die Welt für Kinder offener zu gestalten. Das wollen wir ja auch alle. Die Welt offen gestalten, den Kindern die freie Wahl lassen. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Klappt aber nicht. Warum eigentlich nicht? Weil das gar nicht möglich ist bei der Vorgeschichte, die wir alle mit uns rumschleppen. Natürlich sollen unsere Kinder die gleichen Chancen haben. Der Wunsch hat mit dem Geschlecht erst einmal nichts zu tun. Individualität ist wichtig. Mag sein. Und trotzdem nehmen wir die Zuordnung zu einem Geschlecht oft so wichtig, dass der individuelle Wunsch zurückstehen muss. Vor allem bei Kindern. Ist ja gut. Sei doch nicht gleich so zickig. Wie bitte? Na dann eben besserwisserisch. Was weiß ich. Sagt sie, was sie stört, ist sie zickig. Sagt er's, gilt er als durchsetzungsfähig. Kniet sich ein Vater in seiner Arbeit, macht Überstunden, ist er engagiert. Tut sie dasselbe, ist sie egoistisch. Er ist überzeugend, wenn er Forderungen stellt und hart argumentiert. Sie ist penetrant. Sieht er gut aus, ist er gepflegt und elegant. Sie dagegen muss aufpassen, dass sie nicht arrogant oder eingebildet wirkt. Und das sind die Raptor News. Und in dieser Woche geht es um Emma Watsons Rede über Feminismus. Man hörte bei der UN die Menge klatschen nach der Rede von Emma Watson. Es mag an dem Ego von Männern kratzen. Ich höre manche jetzt ständig quatschen. Ach, was soll denn der Feminismus? Hält die sich denn für Jesus Christus? Frauen sind doch schon gleichberechtigt. Bei jedem Scheiß fühlen die sich gleich belästigt. Du willst doch nur glauben, dass du hier das Opfer bist. Feministen sind Lesben mit Boxerschnitt. Frauen sind integriert. Ich fühle mich vom Feminismus diskriminiert. Das erinnert mich an damals, als ich jünger war und auf dem Schulweg immer wieder Schüler traf, die mich Schlitzauge nannten und Scheißjatze. Als ich das deutschen Freunden erzählte in meiner Klasse, sagten die als ob, laber doch keinen Scheiß. Wo gibt es heute noch Ausländerfeindlichkeit? Egal welche Hautfarbe, wir können Brüder sein. Komm, laber mal nicht, Blumi, du übertreibst. Und der hat's nicht mal böse gemeint. Doch war er jedes Mal persönlich dabei? Ich glaube, manche Leute malen sich die Welt aus und gehen dabei immer von sich selbst aus. Sie sagen, ich hab nichts gegen Ausländer, bin für Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Obama ist schwarz, Wovereit ist schwul, Merkel ist eine Frau, hey yo, die Welt ist cool. Doch nicht jeder ist wie du, mein Freund, du kannst gerne weiter von dem Guten träumen. Doch es heißt nicht, dass es Unterdrückung nicht mehr gibt, nur weil es dich nicht betrifft. Du kannst für Frauen kämpfen, auch wenn du männlich bist. Vielleicht bin ich ja ein männlicher Feminist. So Menschen soll es geben, die auch an andere denken. Es soll auch Deutsche geben, die für Asylanten kämpfen. Was geht ab im Männergehirn? Viele versuchen, ihre Sicht zu legitimieren. Sie haben den Lauf der Zeit nicht überwunden. Rockefeller hat den Feminismus erfunden, damit auch die Frauen arbeiten gehen, um auch von Frauen Steuern für den Staat einzunehmen. Das ist gewollt von den Regierungen, ich schwör. Die wollen alle die Familien zerstören. Ja, das verstehen dumme Männer nicht. Vielleicht arbeitet eine Frau, damit sie unabhängig ist. Früher musste Frauchen machen, was der Mann sagt, denn sie bekam ja kein Geld von woanders. Und wenn eine Frau sagt, ich bin gerne Hausfrau, dann ist das ihr gutes Recht, wo keiner draufhaut. Und wenn sie sagt, ich will eher Geld verdienen, dann darf sie das, sie ist keine Gebärdemaschine. Es ist für dich nicht angenehm, ja, sie darf auch viele Partner haben, ohne dass man sie eine Schlampe nennt. Und das ein für alle Mal für die Zukunft. Das heißt noch lang nicht, dass sie das alles tun muss. Gleiches Recht für gleiches Dasein, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, gleiche Voraussetzungen, das macht einen Sinn. Doch das heißt nicht, dass Mann und Frau gleich sind. Eine Frau darf selbstbewusst nach ihren Rechten fragen. Und Männer dürfen auch Gefühle und Schwächen haben. Das macht die Frau nicht männlich und den Mann nicht weiblich. Alles gar nicht so kompliziert eigentlich. Und von den 130 Millionen Kindern auf der Welt, die keine Schule besuchen, sind 70% weiblich. 2/3 aller Analphabeten auf dieser Welt sind weiblich. Genitale Verstümmelung, Vergewaltigung in der Ehe, häusliche Gewalt, kein Wahlrecht für Frauen, sexuelle Ausbeutung, gezielte Abtreibung weiblicher Kinder sind tagtägliche Realität auf dieser Welt. Die Frage ist eher, wie kann man heutzutage kein Feminist sein? Eine Kampagne in den USA möchte Mädchen unterstützen. Ban Bossy heißt sie. Encourage Girls to Lead. Let's just ban the word bossy. And encourage girls to lead. To be strong and be ambitious. Listen to your own voice. Denn Mädchen werden auch heute noch gerne als bossy bezeichnet, wenn sie sich durchsetzen wollen. Wörter wie dickköpfig hören sie viel öfter als Jungs, wenn sie anderen sagen, wo es lang gehen soll. Er dagegen ist per se nicht bossy, sondern tatsächlich der Boss. Ein Junge, der sich durchsetzen kann, gilt als willensstark, ehrgeizig. Ein guter Anführer eben. Von Anfang an bestimmen unsere Erwartungen, wie Jungen wohl so sind und was Mädchen angeblich mögen, unser Verhalten ihnen gegenüber. Von Anfang an werden Jungen mehr Freiheiten und Bewegungsräume zugestanden. Selbst dann, wenn sie die gar nicht selbst einfordern. Und im Kindergarten geht es weiter. Alle Jungs gehen jetzt mal raus aufs Außengelände. Tobt euch mal so richtig aus. Ein Mädchen, das laut ist, viel rennt und tobt, darf nicht selbstverständlich mit. Sie gilt als wild, was in diesem Fall negativ gemeint ist. An der ist wohl ein Junge verloren gegangen. Erwachsene gehen davon aus, dass Jungen generell mehr Bewegung bräuchten. Mädchen machen deshalb von Anfang an weniger Raum- und Bewegungserfahrungen und lernen ihre Grenzen und Möglichkeiten weniger gut kennen. Während die Kindergartenjungs nach draußen geschickt werden, laden Erwachsene Mädchen sehr viel häufiger als Jungen dazu ein, sich an den Tisch zu setzen, um etwas zu basteln oder ein Puzzle zu machen. Auf die Fähigkeiten, die in der Schule gefordert werden, hat das großen Einfluss. Und da Kinder von Anfang an so unterschiedlich behandelt werden, scheinen ein paar Jahre später die Unterschiede ganz logisch. So sind sie eben. Oder nicht? Männliche und weibliche Säuglinge, die exakt gleich wiegen, werden als der Junge als schwer und stark und das Mädchen ist ganz zart. Sogenannte Baby-X-Versuche. Dasselbe Kind wird von Erwachsenen völlig anders beurteilt und behandelt, wenn es einen rosa Strampler trägt, als wenn ihm ein blauer angezogen wurde. Dasselbe Baby wird anders angesprochen, es wird ihm anderes Spielzeug angeboten, je nachdem, ob die Erwachsenen es für einen Jungen oder für ein Mädchen halten. Wird ihnen das Kind als John vorgestellt, weint er wohl, weil er ärgerlich ist. Wird ihnen dasselbe Kind als Mary vorgestellt, vermuten sie, es weint, weil es Angst hat. Da gibt es fantastische und sehr, sehr interessante Untersuchungsergebnisse, wo festgestellt wurden, dass die Mütter und die Väter sich unterschiedlich ihren kleinen Jungs und kleinen Mädchen verhalten von Geburt an, indem sie nachweislich mit den Mädchen, die Mütter vor allem, mit den Mädchen mehr sprechen. Die Väter mit ihren Söhnen bewegungsorientierter spielen. Die Mädchen in ihrem Bewegungsradius von Krabbelalter an mehr eingeschränkt werden. Die Jungs wird ein größerer Bewegungsradius erlaubt. Die Mädchen werden sehr, sehr viel früher zurückgeholt. Frage: Gibt es Situationen, in denen das Geschlecht keine Rolle spielt? Ja, also eigentlich würde ich ja sagen, Geschlecht, also natürlich spielt das immer mit rein, aber es spielt ganz oft auch keine, also das wird auch immer oft überschätzt, was das für eine Rolle spielt. So, ich bin nicht so, also natürlich bin ich so geworden, weil ich irgendwie ein Mann bin, aber das ist nichts, was meine komplette Identität ausmacht, sondern ich kann mich genauso dann eben unter Müttern irgendwie zugehörig fühlen, weil ich mich da eher verstanden fühle oder so, und dann spielt das eben gar nicht so groß eine Rolle, obwohl ich natürlich, weil ich ein Mann bin, natürlich in einer anderen Situation bin oder sowas. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, zum Beispiel über, nicht über geschlechterspezifische Dinge, über Politik oder über das Weltgeschehen oder keine Ahnung, wollte ich gerade sagen, dann spielt es keine Rolle. Aber wahrscheinlich unterschwellig doch immer. Gerade wo ich sage, merke ich auch, dass ich selbst in solchen Gesprächen manchmal wie so, nur so ein kleines, das schießt dann ganz kurz quer durch den Kopf, dass man irgendwie denkt, hoffentlich nehmen die dich ernst, wenn du als Frau das sagst. Also das ist immer noch irgendwie, glaube ich, hat man das ganz, ganz tief, diese ganzen Dinge drin. Wird man überhaupt für intelligent gehalten? Nehmen die einen ernst? Muss man das doppelt und dreifach beweisen? Also das ist wirklich eine gute Frage, ob es irgendetwas gibt, wo das keine Rolle spielt. Ich will, dass es keine Rolle spielt in vielen Bereichen. Und dafür arbeite ich. Das ist so mein täglich Brot. Ich will, dass das unwichtig ist, dass wir sozusagen als Mensch miteinander sprechen. Aber da gibt es auch noch viel zu tun. Es gibt so viel mehr Dinge, auf die man Wert legen könnte. Ob man Sachse ist oder Bayer oder Vater ist oder nicht. Oder am Theater schafft oder auf dem Bau oder als Tänzer oder als Tänzerin, das sind, oder woher man kommt, woran man glaubt, was man gerne möchte und was nicht. Und das Geschlecht spielt sicher auch eine Rolle, aber ich erlebe das oft als nachgeordnet, als ganz unter ferner Liefen. Und ich merke, dass es bei den meisten Leuten nicht der Fall ist, sondern dass diese geschlechtlichen Unterschiede und das, was man den Geschlechtern dann noch zuschreibt, permanent sehr stark betont wird. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ein Mann eine Kiste Bier und zwei Tiefkühlpizzen kauft oder eine Frau? Also ich, genau, dachte ich wahrscheinlich schon. Die Reaktion der Dame oder des Herrn an der Kasse wäre wahrscheinlich, oder klar, ja, cooler Abend, oder na, ist ja interessant, was machen die mit einer Kiste Bier und zwei Pizzen? Oder was macht der mit Diätprodukten? Genau. Die kauft er doch sicher für seine Frau. Ich glaube nicht, dass ich eine Situation je erlebt habe, in der Geschlecht keine Rolle spielt, weil wir alle Geschlechterstereotype mit uns tragen, selbst wenn wir seit Jahren dagegen kämpfen. Und es, selbst wenn wir versuchen, die zu überwinden, gibt es andere, die die Stereotypen an uns herantragen. Also ich wünsche mir das und ich glaube, dass es auch durchaus möglich ist, aber irgendwie so wie wir alle noch erzogen sind und wie das einfach in so vielen Aspekten des Alltags durchdringt. Also es spielt ja selbst eine Rolle, wenn ich ins Internet zum Beispiel in einem Chat mich als Typ ausgebe, weil dann spielt es in dem Sinne eine Rolle, dass ich in Ruhe gelassen werde, weil ich eben gerade als Typ agiere. Eigentlich sind wir uns doch alle einig, dass wir unsere Kinder gleichberechtigt behandeln möchten, dass sie unabhängig von ihrem Geschlecht dieselben Chancen und Möglichkeiten haben sollen. Aber warum fällt es uns dann sofort auf, wenn sich ein Junge oder ein Mädchen scheinbar untypisch verhält, also nicht unserer Erwartungshaltung entspricht? Und warum fällt es uns oft so schwer, das einfach so anzunehmen, ohne Kommentar? Ich hatte ein Erlebnis im Kindergarten bei der Eingewöhnung von Martin. Das war das erste Mal, wo ich das als richtiges Problem im Kindergarten wahrgenommen habe, weil ich ja relativ viel Zeit im Kindergarten verbracht habe, weil eben diese Eingewöhnung war und darum macht man das Mittagessen mit und den ganzen Tagesablauf da. Und ein Kind in dem Kindergarten hatte sich Wasser umgekippt und das ganze Lätzchen war voll und der Pullover und so weiter. Und dann war die Erzieherin ein bisschen genervt, das ist halt mehr Arbeit und dann muss man noch umziehen und Essen geht gleich los und sie zog also dieses Kind um und dann brauchte das Kind auch ein neues Lätzchen und sie griff in den Stapel der Lätzchen, guckte drauf, es war ein rosanes Lätzchen und sie sagte, jetzt kriegst du zur Strafe ein rosanes Lätzchen zu dem Jungen. Und in dem Moment dachte ich, wieso eigentlich Strafe? Ich kriege das eher witzig kommentiert, wenn unser Sohn einen rosa Schnuller hatte. Dann kamen Leute und sagten, ach, ist das eine süße Kleine? Und dann sage ich, nee, ist ein Junge. Und dann lachen sie eigentlich meistens und sagen, ach so, wir dachten jetzt, dann kommen sie sich selber eigentlich blöd vor und fühlen sich ertappt. Mein Junge hat zurzeit einen Friseurbesuch offen und hat viel, viel zu langes Haar. Und deswegen hat er eine Spange. Und seitdem wird er für ein Mädchen gehalten. Dieser kleine Junge sieht wirklich aus wie Bruce Willis und er wird trotzdem für ein Mädchen gehalten, weil er eine Spange hat. Und es ist lustig, weil gleichzeitig in dem, was ich im Internet wahrnehme, man denkt, ja, mittlerweile geben alle ihre kleinen Jungs mit Röckchen und in Pink und so, um die aufzubrechen, das tut kein Mensch. Als Fritzi kleiner war, habe ich da sehr drauf geachtet, weil ich auch gemerkt habe, auf Fritzi wird ganz anders reagiert, je nachdem, was sie anhat. Und wenn sie als Zweijährige mit rosa Kleid in die Kita kommt, dann sagen alle, oh, wie süß du wieder aussiehst, wie niedlich und so. Und während, wenn sie mit ihrer blauen Jogginghose in die Kita kam, dann durfte sie selbst entscheiden, ob sie jetzt vielleicht was malen will oder auf den Baum klettern will oder so. Und wurde nicht so darauf festgelegt, auf dieses Mädchensein, auf dieses Niedlichsein, auf dieses Hauptsache gut aussehen oder so. Ich habe neulich Fotos aus dem Kindergarten eingescannt, als ich zu Hause war. Und das sieht einfach ganz anders aus als heute. Wenn ich arbeite direkt neben dieser Kita. Wenn man da rausguckt, wenn ich da rausgucke, dann sind es sehr viele rosa gekleidete Mädchen und sehr viele dunkelblau gekleidete Jungen. Und unsere Kinderfotos sind sehr viel bunter noch. Spätestens im Kindergarten, draußen beim Spazieren, überall kriegt ein kleines Kind heute verklickert, was zu seinem Geschlecht gehört und was nicht. Und Kinder wollen Erwartungen erfüllen. Das heißt, die wünschen sich auch tendenziell eher Dinge, von denen sie glauben, die passen zu ihnen und führen zu Akzeptanz in der Gruppe und nicht zur Ablehnung, weil, wie bist denn du drauf? Du bist ja ganz anders. Wieso hast du einen Rock an? Du bist doch ein Junge und solche Geschichten. Anke und Daniel Domscheit-Berg leben im Umland von Berlin. Daniel Domscheit-Berg ist Informatiker und Netzaktivist. Bekannt wurde er als einer der offiziellen Repräsentanten von WikiLeaks. Im September 2010 verließ er WikiLeaks und gründete eine eigene Plattform für Whistleblower, OpenLeaks. Anke Domscheit-Berg war die Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg der Piratenpartei. Im September 2014 trat sie aus der Partei aus. Das heißt, die Kinder üben ja auch einen Wunschdruck auf ihre Eltern aus. Und Eltern wollen auch nicht nach Hause kommen mit einem Geschenk, wo das Kind irgendwie eine lange Nase zieht und sagt, ich wollte was ganz anderes haben. Das heißt, man erfüllt als Eltern Erwartungen, die Kinder haben, die diese Kinder von ihrer sozialen Umwelt aber quasi eingetrichtert gekriegt haben. Und selbst wenn man diese Effekte jetzt als Elternteile, Patentanten und Onkels oder Großeltern ignorieren will und sagt, mir egal, ob die sich Pferdeheftchen wünscht, ich kaufe ihr jetzt was anderes. Wenn man dann in den Laden geht und versucht, heute was anderes zu kaufen, ist das extrem schwer. Ich denke, es ist einfacher, wenn man meinetwegen zum Beispiel in der Anti-Atomkraft-Bewegung ist oder in der Umweltbewegung und sagt, wir benutzen überhaupt kein Plastik mehr. Wir sind die merkwürdige Familie, die ganz öko leben. Ich denke, das können Eltern eher durchziehen und Verständnis bei ihren Kindern dafür gewinnen und auch bei den Mitschülern und Klassenkameraden, als wenn man sagt, du, gendermäßig sind wir anders drauf. Wir finden Barbies doof, die gibt's bei uns nicht. Und wir boykottieren Sachen wie Germany's Next Topmodel. Das wird bei uns nicht geguckt. Das ist natürlich sehr viel schwieriger, damit Akzeptanz bei den Mitschülern zu finden und da nicht irgendwie als völlig uncool dargestellt zu werden. Stevie Schmiedl hat an der Universität Hamburg als Lehrbeauftragte im Fach Gender Studies gearbeitet, ehe sie im Oktober 2012 Pink Stinks Germany gegründet hat. Der gemeinnützige Verein hat im Herbst 2014 eine Gesetzesvorlage gegen sexistische Werbung vorbereitet. Pink Stinks ist ein ziemlich provokanter Name. Es geht nicht darum, dass rosa stinkt. Rosa kann nicht stinken, rosa ist ja nur eine Farbe. Es geht uns darum, was die Spielwarenwelt in den letzten Jahren mit der Farbe rosa gemacht hat. Rosa ist generell die Identifikationsfarbe für Mädchen geworden. Das ist in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden, hat sich immer weiter gefestigt. Und früher war es mal eine Farbe für Widerstand, also für die feministische Bewegung. Heute steht Rosa für niedlich 50er-Jahre-Ideale wie Backen, Kochen, sich um Puppen kümmern und vor allen Dingen sehr schön aussehen. Und das stinkt uns und deshalb haben wir dagegen eine Kampagne gegründet. Ein Junge oder Mädchen? Tja! Na, Sie werden doch wohl wissen, ob Ihr Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja. Wieso? Wie heißt denn das Kleine? Hoppenstedt. Wir heißen alle Hoppenstedt. Und mit Vornamen? Dicky. Dicky Hoppenstedt. Und es ist ein Mädchen? Nee. Also ein Junge? Nee. Ja, was denn nun? So genau kann ich das nicht sagen. Ist es für ein Mädchen oder für einen Jungen? Diese Frage ist in vielen Verkaufsgesprächen in Spielzeugabteilungen Standard. Als ginge es um Medizin und nicht um die Interessen eines Geburtstagskindes. Alles reduziert sich auf diesen einen kleinen biologischen Unterschied. Loriot ging es als Opa Hoppenstedt kein bisschen anders. Wie ist es denn angezogen? Hosen, blaue Hosen. Na, vielleicht haben Sie es ja auch mal ohne Höschen gesehen. Nein, wozu denn? Sagen Sie mal, was für ein Laden ist denn das hier eigentlich? Ich bitte Sie. Ich hatte den Herrn nur gefragt, ob sein Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wenn Ihr Enkelkind ein Zipfelchen hat, wüsste man... Zipfelchen? Mein Gott, dann hat es eben kein Zipfelchen. Mein Enkelkind hat alles, was es braucht. Gesunde Eltern, ein anständiges Zuhause und Zucht und Ordnung. Das jetzt mit der Kinderüberraschung ist ja das beste Beispiel. Es ist halt einfach, es ist ein verdammtes Schokoladenei mit Spielzeug drin. Warum muss man das jetzt irgendwie, und es steht Kinder drauf, warum muss das jetzt noch explizit anders gelabelt werden? Ne? Also das ist völlig, völlig absurd. Und zumal die Begründung von Ferrero war ja damals auch noch so, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege, aber es war ja so, wir haben Marktforschung betrieben und haben festgestellt, dass Mädchen ja viele Sachen wollen. Und dann war so, ja, wenn ihr das festgestellt habt, warum macht ihr dann jetzt so ein extra Ding da draus? Warum bleibt das nicht so vielfältig, wie es eigentlich schon war? Naja, man merkt schon, dass die Kinder das ziemlich schnell verinnerlichen und sofort das kleine rosa Pünktchen auf den Überraschungseiern sehen und sagen, nein, das ist ja nur für Mädchen, das darf ich ja nicht essen. Oder dann ist es, eklig, Papa, das sind Überraschungseier für Mädchen, die kannst du mir nicht geben. Ja, und was ich gerade sehe, ist, dass das aber eigentlich wirklich nur eine zusätzliche Einschränkung für die Jungs bedeutet. Also als Mutter von Jungen betrifft mich das gerade sehr. Ich sehe, wie sehr das so Handlungsräume verengt. Aber es tut sich ja auf der anderen Seite nicht etwas Positives dafür. Es ist ja nicht so, als ob die große weibliche Freiheit ausgebrochen wäre und die Mädchen würden wahnsinnig davon profitieren, dass es jetzt auch noch Lego für Mädchen und auch noch rosa Überraschungseier gibt. Im Gegenteil, weil die Rollenzuschreibungen bleiben eigentlich gleich. Das heißt, dass heute Mädchen eigentlich schon sehr früh, schon mit 2-3 Jahren, suggeriert wird, sie müssen sich hübsch machen. Das sieht man in den Spielwarenläden, auf den untersten Regalen, Beautyprodukte. Wie gesagt, die Überraschungseier, die schon sehr, sehr mädchenhafte, sehr sexuelle auch Accessoires beinhalten. Und bei den Jungs hingegen ist es immer lauter geworden. Immer mehr Actionfilme, Ballerspiele, Star Wars und Ninja Go herrschen heute bei Lego und Playmobil vor, wo früher noch Bauernhöfe zusammengebaut wurden. Wenn man Mädchenkleidung für ab 10 Jahren aufwärts kaufen will, ist das ja schon sehr sexy, würde man sagen. Und auf Ausschnitt getrimmt, auf Hotpants, auf Minirock. Und da werden schon kleine Mädchen direkt in ein sexuelles Frauenbild reingedrängt, was es früher in den 70er Jahren mit Sicherheit nicht gab. Da wurden immer einheitliche T-Shirts angezogen und die hatten auch keinen Ausschnitt. Die konnten Jungs wie Mädchen anziehen. Das ist natürlich ein Trend, der gegenläufig ist. Dass einfach da die Industrie sehr die Kinder, die Familien auf diese Marken fixiert und in Geschlechterrollen reindrängt, das stimmt. Lego Friends mit 5 kleinen Freundinnen, die alle kurze Minis anhaben, alle sehr niedlich aussehen mit großen Augen und die ihre Freizeit damit verbringen, Cupcakes zu backen und in Beauty-Salon zu gehen. Lego Friends baut man ziemlich schnell auf und dann spielt man damit eigentlich wie mit jedem Barbie-Haus. Also so richtig räumliches Denken wird da, glaube ich, nicht so sehr geformt. Die Marketing-Experten von Lego verteidigen das natürlich und sagen, wieso, aber das ist das, was Mädchen wollen. Die Frage ist natürlich, was anderes sollten sie denn auch wollen, wenn sie natürlich von Geburt an erklärt bekommen, Bauklötze, das ist was für Jungs. Du musst dir vorstellen, du gehst jedes Jahr auf die Spielwarenmesse und hast dort eigentlich, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Neuheiten. Die Spielwarenbranche lebt eigentlich von Neuheiten. Und dann gehen wir dorthin und sagen, du, finden wir schick. Gefällt uns oder gefällt uns nicht? So, und mittlerweile gehen wir mit einem Auge auch ran, dass wir sagen, okay, wie gut ist das Spielzeug? Steht da nicht nur ein Werbebudget und eine ausgeklügelte Strategie dahinter? Daniel Dorner lebt mit seiner Familie in Dresden, wo er ein Spielzeuggeschäft mit 2 Filialen betreibt. Da man dort auch Puppen und Barbies mit ihrem ganzen Zubehör kaufen kann, gibt es auch bei ihm ein großes Regal, in dem Rosa alles beherrscht. Wir sind alle nicht werbefrei. Das kriegst du auch nicht abgebildet, zu sagen, wir reagieren nicht auf Werbung. Und wir sind an der Stelle, sind wir wirklich ja Kaufleute, wo wir auch sagen müssen, du pass auf, gewissen Sachen müssen wir einfach auch nachgehen. Du begibst dich natürlich auf ein gewisses Risiko auch ein, weil du sagst, gewisse Sachen findet der Kunde unter Umständen auch nicht und sagt, hey, was ist das für ein Spielzeuggeschäft? Hier gibt's nicht mal eine Barbie mit rosa Tütü. Aber das ist trotzdem ein Punkt, wo wir halt mit einem anderen Blickwinkel nochmal hinterfragen. Wie lange hält dieses Spielzeug? Was ist das Spielzeug eigentlich wert? Und wie spielen Kinder damit? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der gerade bei Kindern als Zielgruppe total ausgenutzt wird. Wobei man ja immer sagen muss, das sind ja nicht nur die Kinder als Zielgruppe, sondern eben auch vorwiegend die Eltern. Und wenn denen dann sozusagen vermittelt wird, hier, wenn du das kaufst, dann tust du deinem Kind so richtig was Gutes, dann ist es halt kindgerecht. Ich glaube, da wird eben auch ganz stark auf diesen Optimierungszwang, der ja immer mehr Raum einnimmt, bei uns allen angespielt. Und ja, wenn du das als Elternteil kaufst, dann optimierst du dein Kind halt noch viel besser als alle anderen. Und dann nachgelagert auch, hallo, verdiene ich als Kaufmann so viel Geld jetzt, dass ich sagen kann, ich kann davon Miete bezahlen, ich kann meine Mitarbeiter bezahlen, ich kann Strom, Rechnungen, alles, was ich brauche. Ach so, ich muss auch wieder neue Ware kaufen. Also, dass dieses gesamte Paket, dass das eigentlich stimmt. Und das ist leider oder das ist glücklicherweise bei den Artikeln eigentlich in einem viel ungünstigeren Verhältnis, dass ich eigentlich auch sagen kann, du, ich kann mich mit einer wirtschaftlichen, guten und sinnvollen Begründung von einem Artikel trennen, der halt zu rosa oder zu geschlechtsspezifisch halt vorgegeben ist und kann den aus meinem Sortiment auch auslisten. Ich finde es halt immer wieder krass, wenn ich so Sachen sehe wie, weiß ich nicht, was habe ich zuletzt gesehen? Diese, ja, Schnuller am Ende mit irgendwie für Jungs Bad Boy und für Mädchen Drama Queen. Und das ist auch so, ernsthaft? Schnuller? Ich meine, das ist, weiß ich nicht. Klar, in dem Moment kann das Kind das noch nicht lesen, aber wenn das so der Einstieg ist und, sag ich mal, danach noch weitere Produkte folgen und irgendwann später wird das Kind halt auch mal lesen, dass auf dem T-Shirt irgendwie nur Shopping ist immer toll steht, dann, weiß ich nicht, sollten auch Eltern immer darüber nachdenken, was sie ihren Kindern damit überhaupt antun oder was sie da einfach für Weichen stellen und wo es halt dann eben nicht mehr harmlos und das ist ja nur ironisch gemeint ist. Dein Kind ist ja nicht in einem großen Kokon. Dein Kind geht in den Kindergarten, in die Vorschule, in die Schule. So, und dort hast du natürlich die ganzen Eindrücke, die auch draufströmen. Aber wieder, glaube ich, ist es ein Stück weit manchmal die Geduld auch zu haben, zu sagen, okay, es ist eine Phase. Es ist eine Phase und die gibt sich hoffentlich auch irgendwann wieder. Aber ich werde so eine Phase nicht noch unterstützen. Also das ist so was, wo ich sage, also ich muss dann nicht noch sagen, pass mal auf und jetzt, liebes Kind, oh ja, weil du das gerade so toll findest, also wir streichen dein Zimmer rosa, wir streichen auch das Bett bitte rosa und wir können da auch noch Glitzer und Strasssteine oben drauf setzen und wir setzen noch eine Disco-Kugel oben rein. Also dann unterstütze ich schon wieder was und lasse dem Kind auch nicht Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Eine Kindheit, die auf Barbie basiert, die Friseurin als Berufswunsch hat oder Topmodel, was sehr unwahrscheinlich ist, dass man Topmodel wird, das sieht man schon an Heidi Klums Sendung. Also eine Kindheit, die darauf basiert, ein Mädchen das Gefühl zu geben, dass sie immer schön sein muss, führt oft zu Berufswahlen wie Friseurgehilfin oder soziales Verhalten, Tierpflegerin. Das sind oft Berufe, die nicht besonders jobsicher sind. Doch Gender-Marketing lohnt sich. Deshalb ist die Strategie, jedes Produkt in zwei Verpackungen anzubieten, selbst wenn sich der Inhalt gar nicht unterscheidet, inzwischen auf alle Bereiche ausgebreitet worden. Eine Packung Elfentrank für Prinzessinnen nach Hause zu tragen, scheint Eltern, die Kinder beiderlei Geschlechts haben, offenbar falsch. Und so packen sie den Monstertrank auch noch in den Wagen. Klebestifte, extra für Mädchen. Haarshampoo für Piraten. Shampoo für Feen, damit das Kämmen langer Haare nicht siebt. Männersenf, extra scharf. Chips für den Mädelsabend, mild und cremig. Papiertaschentücher für ihn. Der ergonomische Kugelschreiber für sie. Die Bibel, Ausgabe für Boys. Dass das rosafarbene Angebot so zugenommen hat, empfinden viele Eltern als übertrieben. Und wenn die eigene Tochter rosa mag, sind sie nicht unbedingt begeistert davon. Trotzdem bezeichnet es die Mehrheit als Phase, die sich rauswächst. Einen Zusammenhang zur Erwachsenenwelt, zu den Interessen, die mit den Produkten angeboten und nach Geschlechtern aufgeteilt werden, der Ausschluss der Jungen aus der Welt der Fürsorge und Pflege, der sozialen Welten, diesen Zusammenhang ziehen nur die wenigsten. Was ich mir wünsche, ist, dass eine öffentliche Debatte generiert wird. Dass wir nicht nur über Brüderle diskutieren und eine Sexismusdebatte am Laufen haben, sondern das Zusammenbringen mit der Spielwarenwelt, mit der Welt unserer Kinder, wo es eben schon anfängt. Ganz viel wird zurzeit diskutiert über Quoten, über Sexualisierung am Arbeitsplatz und so weiter. Und es wird der Rückschluss zu der Erziehung unserer Kinder überhaupt nicht getätigt, weil in Deutschland leider noch so konservativ argumentiert wird, Kinder brauchen ihre rosa Phase, Kinder sind nun mal verschieden. Frage: Gibt es etwas, das Sie nicht tun, weil Sie ein Mann bzw. eine Frau sind? Gestern hatte ich eine Lesung in Frankfurt und hatte ein Kleid an. Da waren da so Barhocker für die Diskussion, also keine normale Sitzgelegenheit. dann passe ich auf. Dann muss ich immer wieder an meine Beine denken. Ja. Das passiert mir nur, weil ich eine Frau bin. Damals, als meine Eltern hierher kamen, haben sie sich entschieden, okay, unsere Töchter, die gehen in die Schule, die machen alles. Umgekehrt. Unsere Jungs, die Söhne machen alles, die Töchter, Grundschule. Und danach schicken wir die wieder zurück in die Heimat. Und wenn sie wollen, können sie da zur Schule gehen, was aber gar nicht der Fall war. Mein Vater hat sich entschieden, mich dort in ein Internat zu stecken, was ich überhaupt gar nicht wollte. Naja, und dann war ich 2 Jahre erstmal in einem Internat, wo ich das Koranlesen gelernt habe. Also ich glaube, ich hätte Schiss, völlig alleine um die Welt zu reisen. Wäre natürlich die Frage, ob ich dazu, wenn ich ein Mann wäre, genug Abenteuerlust hätte. Aber allein dadurch, dass ich eine Frau bin und mich tendenziell in Dunkelheit oder in großen Massen fremder Menschen, in einer fremden Kultur, in der ich vielleicht auch nur Bruchstücke verstehe, mich eher verletzlich fühlen würde oder angreifbarer als ein Mann das wäre. Was ich nicht mache, weil ich Frau bin, ich pinkel nicht im Stehen. Was mache ich sonst nicht? Ich spuck auch nicht aus auf der Straße. Und ich kratze mich auch nicht im Schritt. Ich pfeife niemandem auf der Straße hinterher. Ich halte mich schon verdammt an die Regeln, merke ich gerade. Also ich war früher schon immer der Erste, der bei irgendeinem Film geheult hat. So, dass es gibt bei mir, glaube ich, ein paar ausgeprägte weibliche Seiten. So, und ich habe auch nie, vielleicht bin ich da auch richtig erzogen worden, aber ich habe nie ein Problem gehabt, das irgendwie zu zeigen. Ich weine nicht. Ich habe das letzte Mal geweint, dass meine Mutter gestorben ist. So. Ich habe oft früher in Beziehungen Schwierigkeiten gehabt, weil ich dachte, es wäre eine Katastrophe passiert, weil meine Freundin weint, und es war einfach nichts. Es war einfach eine Gefühlserfahrung. Beim Kind merke ich das, das ist einfach eine Form von Kommunikation, zu schreien. Ich kann das Schreien viel besser abhaben als meine Frau. Was ich nicht tue, weil ich eine Frau bin, ist einfach mal nicht ständig lächeln und nicken, wenn mir jemand was erzählt. Also ich habe schon eine sehr weibliche Art zu reagieren, also traditionell weibliche Art. Es gibt eine aus der Bronx, eine Künstlerin, die wunderschön das Plakat aufgehängt hat in den Straßen von New York. Stop telling women to smile. Also hört auf, Frauen zu sagen, dass sie ständig lächeln sollen. Davon würde ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Gleichzeitig weiß ich, dass man mir zuhört, gerade weil ich die freundliche, nette Feministin bin. Mein Sohn hat mich gefragt, er hat das in Berlin schon gefragt, weil er damit da zwar keine Probleme hatte, aber er hat schon gemerkt, dass er damit relativ alleine dasteht. Er hatte zwar Freunde, die mit einem rosa Fahrrad dann in die Kita gefahren sind, und das war nie so das Ding, aber er hat schon gemerkt, dass er damit relativ alleine dasteht, wenn er mit seiner Schwester im Kleid rausgeht und Zwilling spielen will und das so machen will wie sie, und hat mich dann gefragt, ob ich das auch mache, und ich habe dann gedacht, warum nicht? Was spricht denn dagegen? Nils Pickert arbeitet als Journalist und Autor. Seit Anfang 2014 gehört er zum engeren Kreis von Pink Stinks Deutschland. Finde ich das blöd, wenn die Leute mit dem Finger auf mich zeigen? Nein, ist mir egal. Fände ich das doof, wenn sie mich auslachen oder mich fragen, warum ich das mache? Nein, das ist mir auch egal. Dementsprechend blieb dann nichts mehr, warum ich das nicht tun sollte, und dann habe ich das gemacht. Auch der Sohn von Felix und Karin aus Frankfurt mag gerne Röcke und Haarspangen. Aber seit er im Kindergarten deshalb ausgelacht wurde, traut er sich nicht mehr. Das ist auch, was ich im Moment im Umgang so, also im Alltag einfach, wenn ich meiner Tochter einen Zopf mache und mein Sohn dann sagt, ich möchte auch, und ich dann sage, ja, lass dir doch die Haare lang wachsen, ja, aber dann werde ich wieder gehänselt, und ich möchte auch Nagellack, und wo ich dann selber auch manchmal nicht weiß, wie viel gebe ich ihm jetzt davon, und also dass ich mein eigenes Verhalten auch gar nicht mehr einschätzen kann. Also wie verhalte ich mich da eigentlich? Was ist dann zu viel? Oder manchmal bin ich selber total unsicher. Ja, das ist ja, ich finde, das ist eine Gratwanderung oder eine Balance. Man muss halt immer gucken, dass man ihn nicht in die Rolle drängt, in der er steckt, nur weil er ein Junge ist, so sehr, und sagt, das gibt es nicht, weil du ein Junge bist. Andererseits will man ihn auch ein Stück weit schützen, da gesellschaftliche Normen ja Gültigkeit haben und er sich in Gesellschaft bewegt und in Kindergartengruppen und in Freundesgruppen. So, das muss man halt immer ausbalancieren, abwägen. Aber wir konnten ja nicht ahnen, dass wir einen Sohn kriegen, der einfach in dieses Jungsklischee von vorne bis hinten nicht reinpasst. Und so eine unglaublich hohe, piepsige Stimme hat, höher als jedes Mädchen auf der Welt. und der so feine Gesichtszüge hat und sehr ruhig ist, sehr besonnen, irgendwie, was man so weiblich nennen würde, sehr empathisch, der unbedingt lange Haare haben möchte, der sich für die anderen Jungs nicht interessiert. Volles Programm, der unbedingt Prinzessin sein möchte und all das. Ich habe mich schon gefragt, erstens, ob ich das mache und dann aber gleich, warum ich das nicht machen soll. Und ich stelle schon fest, wann immer ich mir solche Fragen stelle, es gibt keinen Kern von Mannsein in mir, den ich nicht in Frage stellen kann. Ich bin ein Mann und wenn ich was tue, ist das männlich. Ob ich tanze oder schreie oder mir einen Rock anziehe oder gerne Menschen umarme oder Gewalt ausübe, dann würde ich das als männlich bezeichnen, weil ich ein Mann bin. Aber diese Dinge existieren nicht außerhalb von mir. Die haben nicht ohne mich ein Geschlecht. So funktioniert das nicht. Und deswegen fühle ich mein Mannsein grundsätzlich nicht in Frage gestellt, weil es mich nicht in der Art und Weise definiert. Es ist die Leinwand, auf der ich laufe, hinter der ich nicht zurücktreten kann. Aber ich kann mir die anschauen und ich kann die in Frage stellen und ich breche mir nichts ab und mir fehlt auch nichts, wenn man mir sagt, du bist kein Mann. Ja, ein Problem wurde das ja auch noch nicht, also nicht in der Krippe, sondern dann im Elementarbereich. Mhm. Mit den Kindern ab 3 Jahren, wo dann tatsächlich ganz massiv Rollen zugeschrieben wurden, von Seiten der Erzieher, vom Material, also dass es wirklich rosa, mehrere Kisten mit rosa Barbies und Kleidchen gab, die dann nicht irgendwo standen, wo man damit spielen konnte, sondern die in der Mädchenecke standen. Das ist alles so benannt auch, also zu Weihnachten kriegen die Jungs kriegen Cars, die Mädchen kriegen Barbies. Überhaupt, dass es sowas überhaupt gibt, ist ja schon fraglich, aber dass man das dann auch noch so zuschreibt, also unser Sohn war doch sehr geknickt, dass jetzt für ihn die Barbies ja gar nicht waren. Ich glaube, dass die Gesellschaft sich gerade verändert und wir jetzt an dem Punkt sind, dass man Jungen als Bildungsverlierer markiert und der Gesellschaft vorwirft, sie möchte nur noch weibliche Verhaltensweisen. Dabei, was der Fakt ist, dass die Gesellschaft sich dahingehend verändert, dass wir immer komplexer werden und es werden immer mehr Anforderungen gestellt. Und das Verhalten, das wir Mädchen aufzwingen, ist mehr dazu geeignet, damit zurechtzukommen. Das bedeutet, es hat wenig mit dem Geschlecht zu tun, sondern was wir den beiden Geschlechtern zuschreiben und dass das Mädchen ab dem Kindergarten damit dann mehr zurechtkommen und Jungen die Chance nicht gegeben wird, weil sie für dieses Verhalten dann lächerlich gemacht werden und beschimpft werden. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als der mir gesagt hat, ich wollte auch mit den Puppen spielen, aber ich durfte nicht. Und ich fragte, wieso? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, weil die in der Mädchenecke sind und wir da ja nicht hin dürfen. Und dann habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich ein Kommunikationsfehler gewesen. Das ist irgendwie in einem kleinen Streit. Dann haben Mädchen gesagt, du gehst hier weg, das ist nur für uns. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es nicht eine Zuschreibung der Kita sein konnte. Aber dann habe ich nochmal nachgefragt. Also so auch. Mein Sohn hat behauptet, es gäbe hier eine Mädchenecke, wo die Jungs nicht hin dürfen. Ja, die Puppenecke. Das ist ja wahrscheinlich ein Missverständnis. Das kann ja nicht sein. Ja, doch, das hatten wir immer so. Wir hatten da oben, wenn man die Treppe hochgeht, auf dieser Empore, da sind nur die Mädchen. Das haben wir schon immer so gehabt, damit die auch mal für sich sind. Denn die Jungs sind ja so wild und dann wollen wir die Mädchen schützen. Wir finden den Nagellock doch hart formuliert. Nur deswegen schlimm, weil wir das mit einer Frau verbinden, die feminine Attribute hat. Und ein Junge, der überhaupt keine Ahnung von der sexualisierenden Wirkung eines pinken Nagellacks hat, warum müssen wir ihn quasi daran hindern, das nicht mal auszuprobieren? Klar kann das zu Stress in der Schule oder im Kindergarten kommen, aber ich würde erstmal überlegen, ob ich dem Kind das nicht zutraue oder ob ich das Kind nicht in einer liebevollen Offenheit laufen lasse damit. Trösten kann ich ja immer noch und dann gibt es vielleicht auch kein zweites Mal Nagellack als Wunsch von Seiten des Jungen. Aber dann hätte er das mal ausprobiert und vielleicht passiert ja auch gar nichts Schlechtes. Weiß man ja nicht. Also es sind ja auch oft die Ängste von den Eltern oder Bezugspersonen selber, die dann Kinder davor bewahren, anders zu sein als andere Jungs oder andere Mädchen. Was ich tatsächlich jetzt, also was ich manchmal so denke, es gibt einfach ja ein paar Männer, so ein bisschen so die Rockermänner oder sowas, die haben halt lange Haare und einen Zopf. Das gibt es noch irgendwie so, das ist so. Die sind aber auch nicht weniger männlich oder so. Mehr, aber, mehr noch. Oder sogar männlicher, ja. Aber wenn unser Sohn dann lange Haare haben will und einen Zopf, dann ist es ein Riesenskandal. Also dann werden wir, also das könnte er doch nicht machen, wollte ihm nicht mal die Haare schneiden. Und also werden wir attackiert und er auch. Und was ja irgendwie bei Männern schon gar nicht mehr so das Thema ist. Das verstehe ich nicht. Und aber am spannendsten ist es bei diesem Thema, die Vorbehalte von Leuten zu entdecken, die eigentlich immer gedacht haben, dass sie nie welche hätten. Ich habe neulich die Statistik gelesen, dass 62% der Kinder auf dem Schulhof in den 5. und 6. Klassen schwul als Schimpfwort benutzen. Und das spürt man eben auch schon in den Kindergärten. Und es kommt natürlich ganz stark durch diese Aufteilung der Kinderspielwelt, dass Jungen ganz früh eben in eine ganz andere Rolle gedrängt werden. Wenn Jungs noch mit 5 eine rosa Mütze tragen wollen im Kindergarten, dann gibt's Ärger. Selbst in entspannten Elterninitiativen oder Kindergärten, wo weniger Spielzeug ist. Selbst in Waldorf-Kindergärten, wenn ein Junge mit rosa Kleidung ankommt, ist dann irgendwann vorbei. Dieses Thema Homosexualität gerade bei den Jungs, das trifft die Jungs, das trifft die Mädchen weitaus weniger, manchmal auch. Wenn die Jungs sich zu mädchenhaft verhalten, steckt sofort die Angst dahinter, dass sie schwul sein könnten. Und da hat man sehr schnell auch die Angst der Erzieherin. Darf ich das unterstützen? Mache ich da was falsch? Und dann gebe ich klare Informationen über die Entwicklung der Geschlechtsidentität und dass Homosexualität sowieso nicht anzuerziehen ist und auch nicht abzuerziehen und auch nicht schlimm ist, wenn es denn ist, und kann die Erzieherin entlasten. Das Selbstverständnis des Mannes muss einfach anders werden, ne? Selbstverständnis der Männerrolle muss auch wickeln, trösten, beinhalten, das Erziehen dürfen. Die Mutter erzieht das Kind, der Vater erzieht das Kind gleichermaßen mit ihren verschiedenen Geschlechtern, aber mit dem gleichen Selbstverständnis. Auch da sind Väter wieder ganz wahnsinnig wichtig zu zeigen, hey, wie geht's denn deinem Teddy? Wollen wir dem mal eine Decke besorgen? Oder einfach Rollenspiele auch anbieten, die soziales Verhalten fördern können. Und wozu die Kinder meistens unheimlich viel Lust haben. Also gerade, wenn sie noch sehr klein sind. Und dann auch in eine Spielkultur hereinwachsen, auf die sie sonst durch ihr Umfeld nicht kommen würden. Gerade mit den jungen Männern, die jetzt heranwachsen und selbstständig werden, haben wir viele oder fast eine ganze Generation, denen es an Vorbildern fehlt, die niemanden haben, auf den sie gucken können, um zu sagen, so möchte ich das, das will ich, sondern es wird ihnen nur gesagt, was sie nicht sollen. Kein Mädchen, nicht schwul. Das ist die Aussage. Aber es gibt nichts, wohin sie gehen können, zu sagen, das ist es. Versuch doch mal das, das ist schön, das ist gut, das fühlt sich vielleicht für dich richtig an. Das ist ein Problem. Ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn die auf ein rosa Kleidungsstück komisch reagieren, dann sage ich, ja, wir machen das ganz bewusst so, wir möchten, dass er schwul wird. Und dann ist meistens erstmal Schweigen. Und damit, da weiß erstmal keiner so richtig mit umzugehen. Meint die das jetzt ernst? Und das kann man ja nun nicht bewusst wollen, ne? Das kann ja nicht sein. Man kann einem Kind ja alles wünschen. Aber dass es wirklich schwul werden soll? Und auch dann ab Schulalter, in der Pubertät, ein junger Mann, der sich weiblich verhält, wird ganz, ganz schnell als schwul abgewertet. Die Frauen haben viel erkämpft für sich in der Gesellschaft. Und das merkt man auch, dass das Rollenbild der Mädchen weicher ist, offener ist. Und die Jungs, die Männer müssen nachziehen. Sie müssen für sich auch mehr das Rollenbild öffnen, um mehr Weichheit, mehr zulassen zu können. Aber ich meine, ich löse es dann auch auf. Aber ich sag's erstmal ganz ernst. Weil es ist affig. Und es ist ja meistens tatsächlich frappierend für die Leute, wenn man es umdreht. Dann sind die Leute, da merken die Leute ja mehr, als wenn du drüber diskutieren würdest. Und als würdest du sagen, du, ich finde es eigentlich, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das eigentlich dass das sehr starke Rollenvorstellungen sind und Schubladen, in denen du denkst? Dann machen die Leute ja zu und hören nicht mehr weiter hin. Ich finde es auch jetzt noch, es beschäftigt mich eigentlich jeden Morgen, wenn die Kinder sich anziehen, wenn ich sehe, wie unser Sohn auf die Anziehsachen unserer Tochter schaut, weil wir kaufen ja auch in Läden ein und da sehen die Anziehsachen nun mal so aus, wie sie aussehen. Und ich bin auch nicht ganz frei und finde dann davon und finde dann schon auch mal einen Rock für meine Tochter süß. So. Und dann sehe ich also, wie er dieses Farbenproblem hat. Er hat ein richtiges Farbenproblem, dass er Farben liebt, die nicht für ihn da sind. Rosa und Glitzer und ja, und er ist schon so sehr lieb, dass man richtig das Gefühl hat, es ist ihm eigentlich verboten und die Liebe ist ins Unermessliche gewachsen. Ja, irgendwann stand ich mit ihm im Klamottenladen und dann hing da, das war im Februar rum, hing da Kostümchen fürs Karneval, Fasching, und dann hat er irgendwann gesehen, dass er so ein Ballerina-Kostümchen in rosa mit Tutu und Glitzer, und hat dann gesagt, Er wurde ganz leise und ganz still. Papa, kannst du mir das bitte kaufen? Bitte, bitte, bitte. Und so, das war dann genau der Moment, als wir auch dachten, na, das wird also, warum ihm das nicht erfüllen? Wir sehen, er leidet, also er möchte das so gerne. Andererseits wissen wir auch, dass er darunter leiden würde, in welcher Einrichtung auch immer tatsächlich, weil das ist ja schon sehr schwierig. Also wir wissen, dass viele andere Jungs ihn dann hänseln würden, auch in der jetzigen Einrichtung. Wir hatten einen Jungen, der hat immer einen rosa Socken zu Nikolaus mitgebracht, der gefüllt wurde vom Nikolaus, fand das ganz toll und das war auch ganz normal. Da sitzen alle Mütter, alle Väter, Omas, Opas, der Nikolaus verteilt die Strümpfe und der Junge hat immer voller Stolz seinen rosa Strumpf wieder entgegengenommen am Nikolaustag. Ja, das muss man einfach lernen, damit ganz selbstverständlich mal umzugehen. Es gab so eine tolle Werbekampagne für den Erzieherberuf, die habe ich gesehen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da waren halt irgendwelche Männertypen abgebildet, teilweise mit einem krausen großen Kopf, viele Locken. Und da stand auf deren T-Shirts immer drauf, ich bin Regisseur, Fußballtrainer, Gitarrenrockstar und noch so 6 weitere Sachen. Und unten drunter stand, sei alles, werde Erzieher. Es darf diese Denkweise mit bereichen, die muss einfach mal aufhören. Die Frauen werden auch Lokführer oder machen typisch männliche Berufe als Automechaniker. Und da gibt es keine Unterschiede mehr, genauso wie in gehobenen Stellen, in Management, Frauen wie Männer sitzen. Ja, und alle sozialen Berufe und auch gerade hier in den pädagogischen Berufen sollte es auch einfach eine Gleichstellung geben. Das müsste einfach aus den Köpfen. Und die Männer müssen sich in diesem Punkt emanzipieren. Und ich finde, ein zweites Feld, in dem man das wahrnimmt, außerhalb der Kinder, ist Werbung, wo man sich auch wundert, wie in welchem Maße in einer aufgeklärten Gesellschaft so Rollenklischees bedient werden. Also irgendwelche Fastfood-Snacks, wo der Heißhunger von Männern gestillt wird, die also nur für Männer wird dieses Produkt angeboten. Oder tatsächlich immer noch Haushaltsgeräte werden von Frauen bedient. Und wenn Männer auftauchen, dann hat das auch immer so eine Note, das ist ja ganz was Besonderes, dass jetzt hier der Mann die Wäsche wäscht oder die Waschmaschine füllt oder die ist so einfach, die Bedienung, das kann sogar der Papa machen. Und ich finde das so irre, dass wir in einer so aufgeklärten Gesellschaft leben, dass das immer noch stattfindet in dem Maße, finde ich echt überraschend. Und das spricht ja dafür, dass es doch irgendwie doch Realität ja irgendwie widerspiegelt. Zu einem großen Teil und das natürlich wiederum auch bestärkt. So. Ja, und Realität erschafft, ne? Und Realität erschafft. So. Genau. Super. Ja, ich meine, hey, warum gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, wenn wir dann irgendwie rosa Chips essen können? Ne? Ich meine. das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mich wirklich unfassbar nervt. Also das dann immer so darzustellen, als das ist jetzt der Gipfel der Gleichberechtigung, dass wir irgendwie mild gewürzte Chips für Frauen haben und richtig pfeffrig feurige für Männer. Ja, im Moment spiegeln wir immer so, eigentlich sind wir eine bessere Gesellschaft, davon gehen wir ja aus. Und in dem Moment, wo ich mich dann ironisch gegen die bessere Gesellschaft wehre und eben doch eine nackte Frau darstelle, na, sind wir dann irgendwie, ja, ne, gehen wir diesen neuen Zustand an, den wir ja objektiv betrachtet leider gar nicht haben. Aber das ist natürlich ein gutes Mittel, um eben den Status quo, der tatsächlich existiert, zu verteidigen. Weil es auch viel schwieriger ist, sich zu wehren gegen diese ironische Werbung. Na, es ist ja Ironie, es ist ja witzig und jetzt sagt jemand was dagegen. Ach, die hat den Witz nicht verstanden. Humorlos, alter Abwertungsmechanismus, das ist... Natürlich ist auch ironischer Sexismus oder ironische Werbung immer noch sexistisch. Also nur weil man es witzig darstellt, heißt es nicht, dass es weniger sexistisch ist. Das ist, glaube ich, etwas, was der Werberat noch nicht begriffen hat. Wenn jetzt mal wegen einer ARD-Sportschau-Werbung betitelt wird, Männer waren schon immer so und eine Steinzeitfrau muss sich für ihren Kerl, der in seinem Steinzeitsessel sitzt und Steinzeitfußball schaut, ausziehen bis auf ihren Fußball-BH, haha, um ihn dann endlich auf sich aufmerksam zu machen. Dann steht da drüber, Männer waren schon immer so. Aber letztendlich sehen Kinder nur das Bild, Frau muss sich nackt ausziehen, damit Mann sie überhaupt wahrnimmt und Männer gucken die ganze Zeit Fußball. Wir können gerne mit diesen ganzen ironischen Produkten ankommen, wenn es Sexismus und dergleichen wirklich nicht mehr als Problem gibt. Aber das ist halt nicht der Fall. Und deswegen können diese Produkte dann jetzt auch erstmal noch schön in der Schublade bleiben. Aber wir sehen ja daran, wenn wir zurückblicken auf gerade eben auch, sagen wir mal, einfach nur Frauenfiguren des 20. Jahrhunderts, das sehen wir, wie unsere eigene Wahrnehmung sich verändert hat. Also meine ja auch eingeschlossen. Also ich kann das nachvollziehen. Mein Blick hat sich auch umgestellt durch sozusagen die ständige Beschallung kann man nicht sagen, aber ich empfinde es eigentlich so, ja, dieses laute Geräusch, das diese Werbebilder die ganze Zeit hinterlassen und diese unglaublichen langen Beine und auch diese Kategorien, also was gilt eigentlich als normal ernährt oder was gilt im Schaufenster und auf dem Modeplakat als normal. Das sind ja zwei völlig andere Dinge. Es wird alles als völlig normal angesehen. Und es wird als völlig normal angesehen, dass Mädchen zum Beispiel in der Teenagerzeit Probleme mit ihrem Körper haben. Das brauchen wir natürlich auch alles für eine funktionierende Marktwirtschaft, das ist ganz klar. Wenn Frauen sich unsicher in ihrem Körper fühlen, konsumieren sie mehr. Wenn wir jetzt eine große Bandbreite an Körperformen da draußen hätten, dann gäbe es nicht etwas, wo Frauen ganz klar hinterher hechten müssten. Wenn man sich dann Schaufensterpuppen anguckt, wie die da stehen und wie die kleinsten Kleider noch abgesteckt sind, damit die denen passen, das verinnerlichen wir aber als ein reales Körperbild einer Frau und genauso natürlich auch bei den Fotos, bei den Aufnahmen, bei den ganzen Werbungsfilmen, die gedreht sind. Im Großen ist es einfach so, dass Frauen stets lasziv und verfügbar von den Säulen runterblicken. Wenn eine H&M oder C&A Dessous-Mode zu Weihnachten in allen deutschen Städten, in Videos, aber auch an jeder Leuchtetversäule überlebensgroß auf die Kinder herunterblicken, dann fragen sie sich erstmal, warum ist die eigentlich nackt? Ich muss einen Mantel anziehen, es ist kalt draußen, deshalb wirkt es noch intensiver. Und dieses Bild zeigt Figuren zum Anfassen. Die Jungs an den Bushaltestellen, die wir interviewt haben, sagen, oh Mann, finde ich super, kann ich gleich anfassen sozusagen. Die Mädchen, die 14-Jährigen, stehen daneben und sagen, Mensch, das setzt uns unter Druck. Das finden wir doof, wenn die Jungs da stehen und sagen, Mensch, geile Titten, wie man auf Hamburgisch sagt, und das Mädchen daneben sich vergleicht. Und mir ist das so aufgefallen, bei einem Freund, dessen Tochter, die ist relativ groß gewachsen, er ist auch sehr groß, und die hat mit 12 oder 13 angefangen, so für Modefotografen Model zu stehen. Und dann habe ich die Fotos gesehen und das Mädchen gesehen. Und am Tisch saß ein pubertierendes Mädchen. Aber auf dem Foto war das anders. Und das war natürlich nicht sie, die sie verändert hatte, sondern es war meine Wahrnehmung. In dem Moment, wo sozusagen der Werbekontext einklickte, die Posen, die es da gibt, ich die Mode vom nächsten Winter sah, so ungefähr, dann nahm ich sie wahr als erwachsene Frau oder als mindestens 17-, 18-Jährige. Und das ist doch ein unglaubliches Brainwashing. Bin ich wirklich erschrocken, was da stattgefunden hat, wo mir dann nochmal klar wurde, guck mal, die Frauen, die mir da vorgestellt werden, die sind de facto in der Pubertät, und das wird mir als dieser eigentlich doch noch halbkindliche oder dreiviertelkindliche Körper, wird mir als der Frauenkörper hier in der Modefotografie und in der Werbeindustrie vorgesetzt. Und wir fragen uns immer, was würde eigentlich passieren, wenn jetzt Bilder in der Öffentlichkeit zu sehen werden, wären von Frauen, die auch Raum einnehmen, die etwas mehr Volumen zeigen. Hätten wir da eine Finanzkrise, wenn alle Frauen in der Welt morgens aufwachen würden und sich wohl in ihren Körpern fühlen dürften, würde dann die Finanzwirtschaft zusammenbrechen? Die Zeit der wilden Monsterfighter und sexualisierten Prinzessinnenfiguren ist also mehr als nur eine Phase im Leben unserer Kinder. Sie ist Teil unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Sie ist fest in unser kulturelles Unterbewusstsein eingeschrieben. Manchmal mag diese Zweiteilung ganz unauffällig und zurückhaltend daherkommen, kaum wahrnehmbar. Dann wieder ist sie derart streng und unverblümt, dass sich ihr niemand entziehen kann, obwohl sie doch so offensichtlich ist. Die Bilder wirken, weil sie so oft reproduziert werden. Vor allem aber, weil wir sie verinnerlicht haben. Weil sie uns so normal und richtig erscheinen. Die Stereotypen-Gender-Assoziationen bleiben wirksam, schreibt die Psychologin Cordelia Fein in ihrem Buch Die Geschlechterlüge – Die Macht der Vorurteile über Frau und Mann. Sie liegen bereit, wenn die erwachsen gewordenen Kinder ihre Arbeitskollegen beurteilen und die Privilegien und Muster ihrer Zweierbeziehungen verhandeln. Sie liegen auch bereit, wenn sie womöglich als Erwachsene Geschlechterunterschiede im Gehirn interpretieren. und schließlich liegen sie bereit, wenn diese Erwachsenen ihrerseits Eltern werden. Ich fürchte, das Fiese ist, dass viele erstmal noch denken, naja, auf dieser Ausgangslage treffe ich jetzt eine individuelle Entscheidung. Und dass es eben keine individuelle Entscheidung ist, sondern dass es eben 90% der Deutschen sich alle so entscheiden und es eben einfach strukturell bedingt sein muss, gerät dann aus dem Blick heraus. Die Zuordnung von Interessen, Gegenständen und Eigenschaften zum einen oder anderen Geschlecht beginnt schon vor der Geburt. Und sie hat Einfluss auf unser gesamtes Leben. So zur Einteilung von Menschen ist das durchaus legitim, solche Kategorien zu benutzen, aber zur Bewertung eben nicht. Ziel könnte also sein, die Hierarchien abzubauen, die immer mitschwingen, sodass Entscheidungen wirklich individuell getroffen werden können und nicht in Abhängigkeit vom Geschlecht. Ach, ich bin da jetzt auch nicht so pessimistisch, dass ich denke, es ändert sich gar nichts, aber es geht halt total langsam. Am Ende lässt sich alles auf einzelne Geschichten und Ereignisse zurückführen, in denen wir und andere Menschen Entscheidungen treffen, Aussagen machen und handeln. Dann wird offenbar, dass wir selbst sehr wohl Einfluss haben. Dass wir uns und unser Umfeld verändern können. In den kleinen Augenblicken des Alltags haben wir die Entscheidungsfreiheit. Da ergeben sich Handlungsspielräume, in denen wir selbstbewusst agieren können. Wir müssen nicht das Schubladendenken überwinden, aber wir müssen mehr Schubladen öffnen. Und wir dürfen sie nicht zu starr machen. Und es muss mehr Möglichkeiten geben. Diese ganze Unterscheidung zwischen männlich-weiblich, es ist tatsächlich so ein Quatsch. Wir haben uns wirklich darauf reduziert, wer arbeitet produktiv mit und wer zerstört mehr, als dass er positiv bewirkt. Wer verbreitet mehr Angst und Schrecken? Wer wirtschaftet in die eigene Tasche, statt mit der Allgemeinheit zu arbeiten. Da müsste die Unterscheidung liegen. Die Rosa-Hellblau-Falle. Eine lange Nacht der Geschlechterrollen. Von Almut Schnerring und Sascha Werlin. Mit Sandra Steinert, Jochen König und Gregor Heidkamp. Felix und Karin, Susanne Wunderer und Malte Welding. Waldemar Kobus, Anke und Daniel Domscheit-Berg, Anne Wiezorek, Christine Preyon, Nils Pickert, Stevie Schmiedel und Eifer Şentürk-Demir. Helga Hansen, Katharina und Markus, Daniel Dorner, Marie Krüerke und Ulrike Dresner. Es sprachen Sigrid Burgholder und Simon Roden. Regie und Technik, die Wort- und Klangküche. Redaktion, Monika Künzel.